Ja, herzlich willkommen, Dulli TV. Legit. Es ist lange her. Wir brauchten eine kurze Inspirationsphase, nachdem wir so lange und viele Aufnahmen gemacht haben. Das war, irgendwann hat man auch einfach Burnout. Aber wir haben es geschafft. Heute sind alle wieder vier dabei. Heute geht es um das Thema Gaming. Wie wir sind dazu gekommen, etc., etc. Was machen wir jetzt? Und wie sieht es eigentlich aus mit Trump? Ja, ne? Was soll man dazu sagen? USA lebt noch, also scheint Noch es nicht ist so die schlecht zu Frage. sein. Aber heute geht es ja um Gaming und deshalb vielen Dank erstmal, dass ihr dabei wart. Das war's schon. Thema Politik abgeschlossen. Thema Politik. Was für ein Arschloch. Okay, nee, aber Timo, hallo. Hallo. Toren. Moinsen. Ich hätte Trump gewählt, wäre ich Amerikaner. Mal so. Das ist Wir mein fangen schon Ernst, gut ne? an. Wir fangen gut an. Und Daniel, guten Tag. Nice Chat. Was macht Flipper? Ist ertrunken, dummerweise. Ah, das ist natürlich jetzt Das ist blöd mega ärgerlich gelaufen. gewesen. Genau, also ich würde sagen, das Thema Gaming ist ja sehr umfangreich. Ich würde ganz einfach erstmal damit anfangen. Was ist das erste Game, woran ihr euch erinnern könnt, was ihr gespielt habt? Also, das kann ja auch schon Jahrzehnte zurückliegen. Aber trotzdem, interessiert mich. Was ist das erste Game? Boah, ganz ehrlich, ich glaube, es war Pac-Man. Krass, auf dem Gameboy, an der Arcade, Nee, an. ich hatte damals, ach du Gott, ich weiß nicht, von wem es war, ich glaube von meinem Opa, so richtig Oldschool-Kassetten oder Disketten, eigentlich eher Disketten-Gaming-PC bekommen. Okay. Mit so einem richtig Okay. dicken schwarzen Joystick. Disketten Gaming PC ist auch geil. Ja, also wirklich so, du konntest, das Einzige, was du anschließen konntest, war ein scheiß Joystick mit Knüppel und zwei Knöpfen dran. Ja. Und dann hatte ich, glaube ich, was waren das, 20 oder 30 Disketten, wo halt einfach nur so die simplesten Scheißspiele drauf waren. Wirklich von Tetris, also so etwas Tetris-artigen Ja. zwischen Pong und Pac-Man und so einem Scheiß. Okay. Und das war quasi in meiner Grundschulzeit, glaube ich. Dann hast du direkt mit einem PC gestartet. Das ist ja auch interessant. Also, was heißt, also ich hatte parallel, ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es war auf jeden Fall auch zu der Zeit, wo die PlayStation 1 quasi rausgekommen ist. Warte Oder mal. wo Das ich gerne heißt, hatte. du hast ja richtig spät mit Gaming dann Ich angefangen. habe richtig, also ich war wirklich auch noch so ein Kind, wo Mutti gesagt hat, geh mal raus spielen. Okay. Ne, Ja gut, also. das war ich auch, aber trotzdem habe ich viel früher angefangen. Ja, ich Also auch. viel früher. Okay, das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir. Gerade weil du heute der heftigste Suchti aller Zeiten bist. Also, das ist ja Hashtag wirklich so. arbeitslos. Nein, was habe ich da gesagt? Ich meine natürlich selbstständig, nicht arbeitend. Also, sag mal, aber sagen wir so, ganz ehrlich, PlayStation 1, wann war die draußen? Ende der 90er. Ja. 97, glaube ich, war das. Die Hater können es natürlich reinsneaken und komplett ausrasten, aber Ist ich das glaube. so? Ich würde das jetzt mal gern in Auftrag zu Toren geben. Jo, ich habe natürlich einen Laptop neben mir, Okay, lass PlayStation mal Wette 1. abschließen. Ich sag 96. Ich bin der Meinung 95. Oha. Okay, dann sage ich Beides falsch. 97. 94. Ja, siehst du, das war nämlich Okay, ja mega gut, früh. dann kannst du wirklich heftig. 95 in den USA und 95 auch in Europa, also 94, ein Jahr tatsächlich vorher in Japan. Ja. Alter, okay, das heißt 93 war sie schon. Ja, und so für alle Nichtwisser, ich bin Jahrgang 91, ne? Also Ja, wir sind alle 91, oder? richtig, also das Nee, heißt ich nicht. so Nee, von Toren ist der Jüngste, genau. ich Bin so von 92. wegen, das ist halt doch schon echt früh. Also ich weiß ja nicht, wann ihr angefangen habt, so mit 2 oder 3 anfangen Ja, zu das ist zocken. krass, weil, also ich durfte zum Beispiel, also mein erstes Game kann ich direkt sagen, was ich mitbekommen habe, war Tetris, weil meine Mama hat es gespielt, als ich noch im Bauch war. Und Da war schon. da war ich schon infiziert quasi, weil ich den ganzen Tag. Din, din, din, din, din, din, und Was da ist eins der der Filter besten schon Lieder komplett aller Zeiten. ausgerastet. Ich glaube, da kommt die Behinderung auch so ein bisschen her. Dass er generell, Welche? ganz egal, was er sieht, erstmal versucht, irgendwie passend reinzupacken. Das ist so quasi Claudius Krankheit. Nee, aber das ist, ich glaube, da hat das mit Gaming, das ist, also es war vorbestimmt, dass ich auf jeden Fall irgendwann Gaming-affin werde, allein dadurch. Das ist ja so, wie die Leute die Klassik hören, während sie noch als Fötus in Dings rumschwimmen. Nachher die Hardcore-Elektro-Typen Ja, und werden. dann auf einmal nur noch Metal hören. Das ist ja genau, ist genau das Gleiche mit mir. Richtig, ja. Wir hören alle Und Musikfreunde da draußen. ja, hört man mehr Musik? Ja. Und weniger Metal. Und weniger Metal. Richtig. Genau. Achso, heute ohne Facecam übrigens, wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ich habe das Setup gewechselt. Aber Weil er dafür. noch hässlicher geworden ist. Genau. Richtig. Das Aber Alter ist hinzu halt kommt, dass kontraproduktiv. das Spiel einfach besser aussieht, weil wir jetzt mit der Elgato HD Game Capture rumrennen, was ziemlich Boah, geil ist. Produktplatzierung! Wow, vielleicht gibt's da Geld, ich weiß es nicht. Aber habe ich mir selber nicht gekauft, sondern auch nur geschenkt bekommen. Quasi vom Hersteller nicht. Danke, Er gibt es auch noch zu. Torrentino. So ein Idiot. Genau, und also mein Das Game ist war dann ehrlich. deshalb das erste, womit ich angefangen habe, quasi Tetris und die erste Konsole, die ich hatte, auch ein Gameboy, weil der natürlich auch noch da war, als ich dann geboren war und auch dann später Wieso sind noch. die alle tot, ey? Und exakt den gleichen Gameboy, den ich damals von meiner Mama quasi schon auf den Bauch gelegt bekommen habe, den habe ich immer noch. Echt? Und Ja. das finde ich sehr geil, oh mein Gott, weil ich habe nämlich, oh, ich glaube, lass mich mal überlegen, das ist, glaube ich, 4 Jahre her, da habe ich mir quasi meinen Game Boy Color wieder gekauft. Okay. Also deinen wieder gekauft oder Nein, das also, Modell? nee, das Modell, weil, Okay, ja. keine Ahnung, welcher Idiot auf der Welt damals mir meinen scheiß kaputten Game Boy Color abgekauft hat. Aber ich hatte da, es gab ja quasi diese Hassmenschen bei der Game Boy-Phase. Also von Ja. wegen. Game Boy Color war so unter den ganzen Game Boy-Usern halt richtig verhasst. Findest du? Also ich, da, ja, Findest du? erzähl mal. Ja, so, weil dieses typische, also klar, die Leute, die damals mit dem Game Boy aufgewachsen sind, Ja. klar, jetzt gibt es was Neues, aber das ist halt genauso wie von wegen die Leute, die einfach jetzt noch auf Oldschool schwören, die haben halt damals auch so ein bisschen den Color gehatet. Und Ja, ich habe okay. mir dann damals den Color geholt, diesen lilanen, durchsichtigen, transparenten. Oh, ich Oh, fand die den hatte ich Transparenten auch. mega geil. Den Den hatte ich auch. habe ich übrigens auch immer noch. Ich habe alle Gameboys. Ja, und der war gefühlt unter der Color Community irgendwie voll der Gehasste, hatte ich das Gefühl. Weil alle irgendwie damals in meiner Schule hatten entweder diesen grünen oder diesen scheiß hässlichen gelben. Ja, das Ding ist, transparent ist immer so eine Hassliebe-Frage. Es gibt welche, die gehen komplett drauf steil, so wie wir. Und dann Ja. gibt es welche, die hassen das auf den Tod. Transparente Elektrogeräte. Ja, Kann ich überhaupt nicht also ohne verstehen. Witz Ich find's fand ich total geil. überragend, weil gut, okay, aber man war auch immer so ein bisschen technikaffin. Ja. Das heißt, oh, Schaltkreise und alles Mögliche sieht man. Ne? Da sagt man so, Und der geil. Lautsprecher. Ne? Wenn man das Lautsprecher Funktioniert. nennen kann, dieses Richtig. Mono-Gedudel da. Ja, nee, aber zu den Gameboys wollte ich noch was sagen, weil mein erstes Game war dann quasi auch Tetris, was ich gespielt habe. Und Super Mario Land. Und meine beiden großen Schwestern, weil ich einfach als Kind zu dullyhaft war, um Super Mario Land durchzuspielen, geschweige denn über das zweite Level zu kommen, habe ich von meinen großen Schwestern quasi ein Let's Play bekommen. Die Aber in haben, Real Life. ja, ein Real-Life-Let's Play. Also die haben mir Super Mario Land. Ich keine Ahnung, wie oft, also so vielleicht 20 Mal schon durchgespielt oder so in der Zeit. Okay. Also sehr interessant. Und Das, ja. ja, finde ich krass. Toren? Jo. Gameboy oder hattest du noch was davor? Ich hatte was davor. Ich habe mit 3 Jahren hat sich meine Mutter. Also 1995 tatsächlich, auch wo die PlayStation 1 dann doch rauskam, hat Ja. sich meine Mutter ein x86 Windows 3.1, also das Windows ohne Windows 95, das war eins davor, Ja. hatte sie sich geholt für damals 1000 Mark. Wow. Und ja, also das war halt 1995 und da war Windows 95 noch viel teurer als 1000 Mark. Ja. Und deswegen halt quasi das Vorgängermodell davon. Das war ja noch echt, oh, Benutzerfreundlichkeit kannten die nicht. Und ich habe von meinem Onkel das allererste Spiel bekommen. Und das war Daisy's Garden. Also, Daisy's Garden, okay. das sagt mir aber das auch ist, was. Ne? ja, das ist jetzt nicht so Fame, das Spiel. Das ist doch Das von, ist, aber das ist schon die Mickey Mouse Daisy, ne? genau, das Ja. ist so ein, ja, so ein, man kann schon sagen, so ein leichter Mario-Abklatsch. Mit bisschen Rätselaspekten. Also man musste, in einen zweidimensionalen Level, was auch sonst, was anderes passt ja auf eine Diskette nicht, ja. auf ein 2D-Level musste man quasi einfach den Ausgang erreichen und dabei hatte man ein Zeitlimit, die Blumen durften nicht verwelken in der Zeit. Okay. Ey, total einfaches Spielprinzip, was mich aber total zerstört hat, weil da so ein fucking Maulwurf war und der die Blumen fressen wollte und mich das komplett psychisch fertig gemacht hat, wenn er das geschafft hat. Wie viele Gameboys sind daran kaputt gegangen? Achso, nee, war ja PC, hast du ja gesagt, das stimmt. Genau, das war noch richtig am PC und deswegen, eigentlich muss man sagen, mein allererstes Spiel war sozusagen Paint, weil das hatte ich noch... Ich wollte es gerade sagen, man darf Paint nicht vergessen, richtig. Oh mein Gott, genau. wie geil. Danke, Digga. Oh mein Gott, ich hab's fast vergessen, wie viele scheiß Bilder man aus Vierecken, Rechtecken und Kreisen gemalt hat. Ich dachte doch, das ist ein Spiel. Also, man hat ja davor gezeichnet und das war ja, geh mal spielen, zeichne mal was. Ja, stimmt. Dann konnte man das am PC. Also, war das ja auch eine Art von Spielen. Also, bevor ich das hatte, hatte ich halt tatsächlich nur Paint. Fand das aber auch mega nice. Gerade vor allem die Sprühdose. Oh, die Sprühdose. Die Sprühdose war das Beste. Wenn man lange gedrückt gehalten hat, dann ist das ja auch so größer geworden, der Kreis und so. Oh, das war. Also jetzt mal ohne Witz. Und jetzt überleg dir mal bitte, wie oft man bei Paint zusammen davor saß. Ja, stimmt. Oh. Das ist so schlecht. Ey. Also man hat im wahrsten Sinne wirklich ein Real-Life-Let's Play Paint. Ganz ehrlich, würdest du das heute machen? Die Leute würden dich sowas von hassen. Weiß ich nicht, lass mal machen, ey. Das klingt gar nicht so dumm. Einfach mal Let's Play Paint. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Das ist echt nice, weil ohne Witz, da hat man ja wirklich, als die PCs rausgekommen sind, hat da ja jeder Zeit mit. Also jetzt mal überleg dir mal, wie oft man einfach nur rumgesessen hat und Vierecke gezogen hat. Also ich glaube, generell ist das ja noch eine der häufigsten Sachen, die man generell macht auf dem Windows-PC. Einfach die Maus nimmt und über den Desktop irgendwelche Vierecke zieht. Wie oft passiert das noch? Ja? Und das aber da war selbst die Markierfunktion von den Ordnern wäre dann schon ein Spiel. Richtig. Also das war für mich auch schon ein Spiel. Ja. Echt so, ne? Oder? Dann kommen wir eigentlich gerade zu der Begriff. Wenn du gedrückt hast und dann nochmal ein Viereck ziehst, dann konntest du bei dem anderen Viereck ein Viereck ausschneiden. War das nicht auch so? Kann auch Schiff gewesen sein, irgendwas war da. Ich weiß nur, wenn der PC abgeschmiert ist, das war immer mega geil, weil dann konnte man das Fenster so hin und her schieben und dann hat das ja so geil nachgezogen und dann hat man den ganzen Bildschirm vor der Fenster. Der Hardcore-Cheater bei Paint gewesen. Nee, das war dieser normale Auswahlkasten, den du auf dem Desktop machen konntest, um mehrere Ordner auszuwählen. Er ist Windows-Cheater. Heftig übel. War mir unklar. Kann man da mit der Antenne agieren hier? Wie macht man das? Ja, genau. Geil. Also das waren so meine ersten... Was ist ein Turin? Du hast schon gesagt, dein erstes Game war quasi Paint. Das war auch meine erste Konsole, quasi der PC. Also der. Okay. Später war meine Mutter da nicht mehr dran, weil die braucht das nicht. Und dann hatte ich quasi ein PC. Also mein erstes Gaming-Werkzeug war ein PC. Okay. Und Timo? Ja, da müsst ihr mir jetzt mal helfen. Ich habe von meinem Cousin mal so eine richtig alte Konsole übernommen. Das kam noch vor Nintendo 64 raus. Und SNES. Weiß ich nicht so recht, wie das heißt. Auf jeden Fall konntest du da oben auch Kassetten reinschmettern. Ja, das war die Super Nintendo. Also die. Ja, oder NES. Das war keine Nintendo, 100%. Da hast du so. So einen Joystick in der Hand gehabt, wo du dann Pinball gegen dann, nee, wie ist denn das, wo man zwei Balken links und rechts hat und in der Mitte ist Pong oder was? Pong, ja, aber wie heißt die Konsole denn? Du hattest denn? Pong? Ja, aber ich weiß nicht, wie die Konsole ist. Atari? Ja, ganz früher. Kam die von Atari, die Konsole? Ich weiß du es leider nicht mehr. Deswegen. Pong? Ja, aber mir fällt gerade ein, wir hatten früher auch so eine Konsole, da waren sogar so Lightning Gun Shooter dabei. Da hat man... War auch das, dabei, ohne Scheiß, das Ding hatten wir auch. Alter, wie heißt das? Ich habe keine Ahnung. Das war Manuel, Atari sind doch eigentlich diese uralt. Ich glaube, das war Atari, ja. Das ist schlimm, dass ich das nicht weiß, wie das Ding hieß. Ich bin ja mal zu der Abwurfzone gegangen, ne? Die haben wir gerade aktiviert. Ja. Das. Ja, okay. Und das war auf jeden Fall mein allererstes Game, was ich jemals in meinem Leben gezockt habe. Ja. Okay, krass, aber jetzt gerade, wo du sagst, ich glaube, wir haben exakt das gleiche Teil gehabt. Und ja, das war auch so richtig crappy. Ich weiß exakt, wie diese schwarzen Pistolen aussahen von dem von dem Ding. Und ich war halt so jung, dass ich exakt nicht gecheckt habe, was ich da überhaupt mache. Aber da war auch, ich meine, Pong drauf. Das war schon eine Konsole, ja. Nee, stimme ich zu. Okay, das ist ja Ja. witzig. Ich durfte als Kind nie eine Konsole haben. Also meine Gaming-Sachen waren immer Gameboy. Dafür hatte ich aber auch bis zum Gameboy Advance, also inklusive des ersten Gameboy Advance, der so schräg war, der zum ersten Mal Ergonomie hatte. Den hatte ich noch und danach habe ich keine Gameboys oder wie auch Ja. immer sie DS, Nintendos, 3DS etc. Aber bis dahin hatte ich alles und ich habe halt immer bei Freunden, habe ich PlayStation gespielt, natürlich, Nintendo gespielt. Beim Nachbarn, der Nachbarssohn hatte dann auch N64, da Ich wollte gerade sagen, die Bomberman N64 war echt komplett überragend, ne? ausgerastet, aber ich durfte halt nichts haben. Ich habe halt nur Gameboys, in Anführungsstrichen nur Gameboys gehabt. Das ist Ja. auch schon ziemlich geil, dass ich nie einen Also, Gameboy hatte. was ich ganz, dabei bin ich meinen Eltern verdammt dankbar für. Die haben immer gesagt, von wegen, dass die ganzen Konsolenscheiße einfach viel zu teuer ist. Und Ja. das so richtig typische Geldverschwendung damals war, weil die Dinger waren ja auch damals echt teuer, das darf man ja nicht vergessen, zu Ja. damaligen Verhältnissen. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann von meinen Eltern eine gecrackte PlayStation 1 bekommen. Okay. Weil ein guter Bekannter von meinen Eltern quasi damals wirklich die ganzen Spiele sich kopiert hat. Das heißt, ich hatte irgendwann eine der größten PlayStation 1-Spielesammlungen gefühlt auf der Welt, weil alles irgendwo nur Scheiße. kopiert wurde. Okay. Und das heißt, so eins der heftigsten Spiele, was ich wirklich konsolenmäßig PlayStation 1 gespielt habe, war zu seiner Zeit Crash Bandicoot. Ja, Crash Bandicoot ist natürlich, das habe ich auch geliebt, aber dadurch, dass ich halt nur beim Nachbarn oder bei Freunden mal so ab und zu eine Konsole in der Hand hatte, weiß nicht, ganz, ganz selten nur gespielt, leider. Ja, und bei meinem Nachbarn halt dann auch wirklich immer Nintendo, weil das war so gefühlt unter den Eltern abgesprochen. Also das ist mir jetzt gerade mal eben so aufgefallen. Ich habe damals noch im Ruhrpott in so einer Spielstraße gewohnt. Und gefühlt hatte keiner die gleiche Konsole zu Hause liegen. Als ob die Eltern sich abgesprochen haben, wir kaufen die PlayStation, ihr kauft die N64 und wir kaufen das hier. Das ist ja aber im Prinzip gar nicht so dumm, ne? Also. Nee, aber das würde ich, dann, da muss ich mal mit meiner Mama drüber reden, weil wenn das wirklich so war, würde ich ausrasten. Was für scheiß Boah. Sparfüchse. Geht ja gar nicht. Boah. Ach ja. Genau, also bei mir. Hattet ihr überhaupt Gameboys? Weil ich habe das Gefühl, ich bin gerade der Also einzige ich den Gameboy. Color. Du Ich hattest hatte ja auch den stimmt. Color. Okay. Oh. Ja, ich hatte ja, ich habe den alten, dann habe ich den Pocket, der quasi nur der Oh. alte ist in klein, wie man den Namen schon Der sagt. Pocket war der zum Klappen, ne? Nee, Pocket war einfach nur, der ist halt einfach super tiny gewesen. Das war der ganz normale Gameboy, bloß in ganz dünn, sodass man ihn in die hintere Ja. Hosentasche stecken kann. Okay, warte mal. Lass mal kurz generationsmäßig jetzt mal überlegt. Es gibt einmal den großen grauen. Ja, genau, den Das ist fetten. der allererste Gameboy, glaube ich, oder? Genau. Genau, den hatte ich nicht. So, danach kam schon der Color. Danach kam der Pocket. Okay, und dann kam der Color. Genau. Genau, also ich habe meinen ersten Gameboy, den ich hatte, war der Color. Okay. So, und danach habe ich dann diesen klappbaren bekommen. Das war auch der Advance, oder? Der jetzt Nee, Advance der Klapp. SP. Ach so, doch, doch, doch, doch. Das stimmt. Das ist der Advance SP, genau. Genau, den habe ich dann bekommen. Das war, glaube ich, auch der letzte Gameboy, den ich in meinem Leben bekommen habe. Ich glaube, ich habe danach nie wieder ein Gameboy bekommen. Oder mir auch gekauft. Das war quasi das letzte, was ich irgendwie Ja. dann genommen habe an Nintendo quasi. Okay. Ja, macht Sinn. Bei mir war es ein Game Boy Color und danach hatte ich eine PSP. Ja, genau, stimmt. Die PSP hatte ich auch noch, ja. Die habe ich mir sogar selber gekauft Oh mein damals. Gott, ich auch. Und damit war ich ein Jahr, ich hatte sie ein Jahr, bevor alle anderen sie hatten, weil ich zu der Zeit in Dubai war und habe sie Boah. in Dubai in so einem scheiß Nebenladen gefunden. Und Sicher, dass das das eine Ding, Originale war? ja, es war eine Originale. Und das Ding ist, ich kam hier mit an und alle haben mich ausgelacht, weil von wegen, es kannte noch keiner, weil zu Ja. Internetzeiten so von wegen Release und was kommt irgendwann dieses Jahr raus, kennt noch keiner. Und mich haben alle ausgelacht, dass ich mir irgendwie ein scheiß Billo-Ding kopiert, sonst was gekauft habe. Und als das Ding dann rausgekommen ist, haben sie mich alle mega doll gefeiert. Das weiß ich noch. Da Okay. war ich richtig der Coole in der Grundschule. Der Coole in der Grundschule, okay. Das war dann auch nur ganz kurz die Zeit, ja, ne? Und dann, Weil du da von der Grundschule geflogen bist. Richtig. Nee, aber da, das stimmt, die PSP hatte ich auch noch. Die hatte ich sogar noch verdammt lange. Ja, die hab ich auch immer noch. Das Ding ist, alle Handhelds, die ich jemals bekommen oder gekauft habe, die habe ich alle noch. Das ist ganz nee, ich habe ich leider nicht mehr. Ja, aber also was ich noch als ganz stark, zwei Spiele, die ich ganz stark in Erinnerung habe, als Spiele, die ich als zum ersten Mal bekommen und gespielt habe, waren Colin McRae Rally, der erste Teil auf dem PC. Das ist auch mein erstes Rennspiel gewesen. Ja. Obwohl, nee, vielleicht hatte ich Formel 1 auf dem Gameboy sogar früher, das weiß ich jetzt gar nicht. Und König der Löwen. Auf dem PC. Ja, König der Löwen, stimmt. Das hatte ich, glaube ich, auch noch was gehabt. Das war ein mega geiles Game. Das habe ich richtig gefeiert. Das war aber auch einfach todesschwer. Das habe ich auch nicht geschafft. Da auch gefühlt nie mehr als zwei Level gesehen in dem Game. Also es gab so viele Spiele damals, die ich nicht zu Ende gespielt habe, weil sie einfach für mich zu seiner Zeit unmöglich waren. Ja, ist auch so. Also gerade diese Disney-Jump'n'Runs und, ach, göttlich. Also, göttlich von der Grafik und Spielmechanik, aber einfach todesschwer. Und teilweise auch einfach nur asozial vom Schwierigkeitsgrad. Also, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich glaube, ich habe bisher in meiner Kindheit noch nie ein Spiel zu Ende gespielt. Nee, das habe ich auch als... Hier, Super Mario Land habe ich das erste Mal... Ich habe Super Mario Land und den Game Boy original von damals aus den 90ern. Seit dem ersten Tag, seitdem ich das quasi übernommen habe von meiner Schwester und meiner Mama, habe ich das bei mir in dem Schrank liegen. Und vor 3 Jahren, also gefühlte 20 Jahre, nachdem ich das im Besitz habe, habe ich es zum ersten Mal durchgespielt. Obwohl, doch, warte, es gibt ein Spiel auf dem Game Boy, was ich wirklich durchgespielt habe und auch mehrmals. Das war Pokémon. Ja, okay, stimmt. Das würde ich auch sagen, das war mein erstes Game, was ich durchgespielt habe. Ja. Ja. Also auch mehrmals, ne? Auch also. Auf jeden Fall mehrmals. Also, das war auch ganz komisch. Da haben meine Eltern, wollten nicht, dass ich Pokémon habe. Ich musste mir mal andere Spiele aussuchen anstelle von Pokémon. Ich durfte Pokémon irgendwie nicht haben. Boah, da haben sich meine Eltern auch lange gegen gewehrt, gegen Pokémon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich verstehe nicht, also... Ja, keine Ahnung. Ist jetzt auch wahrscheinlich auch viel zu lange her, als dass man da nochmal eine Begründung für findet. Eine schlechte. Ja, weil es halt wahrscheinlich, also damals den gleichen Effekt hatte, gefühlt. Wie Scientology. Das machen alle. Ja, oder das ist oder SpongeBob. Ne? Also meine Eltern haben sich auch ganz lange davor gewehrt, mich SpongeBob gucken zu lassen. Okay. Auch noch im höheren Alter quasi gefühlt. Weil es halt einfach denen zu dumm erschien. Ja. Ne? Und dann habe ich heimlich geguckt und gucke, auf was mir geworden ist. Ne? Also ja, also lasst eure Kinder schön SpongeBob gucken. Ne? Ja, irgendwie schon. Aber das ist ganz interessant, weil dann kommen wir auch, würde ich direkt schon eine Generation weitergehen, weil damals hat man ja noch so Kinderspiele gespielt und so und ja, vielleicht mal ein Rennspiel, das war dann schon anspruchsvoller und war dann im realistischen Look. Aber sonst war es ja doch eher so Crash Bandicoot und ja, so kinderfriendly Sachen. Aber dann kam ja auch irgendwann so das Zeitalter, wo dann so das erste Tomb Raider rauskam und mit dem Butler, genau. Und was gab's da noch? Ich fand den voll unheimlich. Ich hatte richtig Angst vor denen. Was gab's denn da noch so für Spiele? Das war wie Slender für mich, ohne Witz. Das war, stimmt, ein bisschen creepy war der schon, weil der stand da immer und kam auch einfach immer irgendwo her. Er hat halt auch immer mega gruselig gesprochen, ne? Also das darf man, also der war halt auch echt komisch, der Typ. Und so Alien und sowas, also es gab natürlich unendlich viele Spiele, die quasi verboten waren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das erste, ich nenne es jetzt mal Erwachsenenspiel. Ja. Warte, ich muss mal kurz in die Gruppe reinfragen. Timo, bist du noch anwesend? Ja. Weil du gefühlt irgendwie 20 Kilometer südlich von uns rumdümpelst. Okay. Ist immer noch so schlimm? Ne, wir können ja hier die Mission starten und dann... Also du bist halt ewig weit weg, ne? Also. Ach, das meinst du damit? Ich dachte mit dem Mikro. Achso, okay, nee. Ich hab ein bisschen Ausrüstung gecheckt und so. Achso. Also das ist nicht das erste Horrorspiel, was ich gespielt habe, aber ich nenne es jetzt mal das erste Erwachsenenspiel. Mhm. Das war damals Anno. Oh, Anno, mir fällt gerade ein, Siedler habe ich auch gespielt ganz früher. Eins der ersten Erwachsenen-Spiele, also ich nenne es jetzt mal Erwachsenen-Spiele, was ich wirklich gespielt habe. Ja. Und das auch wirklich hart gesuchtet. Siedler, also da habe ich wirklich gefühlte Kindheitsjahre reingesetzt. Ja, okay. Und würde es auch jedes Mal wieder machen und bin auch immer wieder kurz davor, es immer nochmal zu machen, weil es war halt einfach ein überragendes Spiel. Ja. Genauso wie Age of Empire und die Generation halt damals, ne? Ja, das stimmt. Okay, das ist ja ganz interessant, weil, also, ich habe auch so ältere Cousins gehabt, die natürlich, also, einer ein Jahr und der andere 2 Jahre älter und die haben natürlich dann schon ein bisschen krassere Spiele. Da kam dann auch irgendwann Zelda, was mir gerade mega in Erinnerung kommt, wegen schwierige Spiele und RPGs. Das erste Zelda auf dem Game Boy, das hieß, Zelda. Link's Awakening. Das war, also, es war ultra schwer, auch wieder so ein Spiel, was ich einfach alleine niemals hätte durchspielen können. Aber man merkt schon, ich hab ultra viel auf dem Gameboy gespielt, so in der Zeit. Also das hat sich auch einfach angeboten, muss man doch einfach sagen, ne? Weil das war ja unsere Generation. Also man muss überlegen, wir waren ja quasi noch Generation draußen fangen spielen und man ist noch zum Nachbarn rübergegangen und hat gefragt, ob er rauskommt, ne? Ja, da gab's doch kein Online-Gaming. Ja, und vor allem kein WhatsApp, ne? Also heutzutage fragt ja jeder irgendwie jeden per WhatsApp oder man ruft kurz an, ob er mal rauskommen kann. Nee, wir sind halt wirklich oldschool noch zum Nachbarn rübergegangen, haben gefragt, ob Kevin rauskommen darf zum Spielen. Ne, ist ja halt einfach. Ob Kevin wieder reingehen kann, weil er so nervt. Entschuldigung, kann Kevin bitte wieder reingehen? Nee, aber ist ja wirklich so, ne? Also, es gab einfach halt kein Internet, nur mal so. Richtig, ja, ne? Das stimmt, gab's halt noch. Stimmt, da gab's es gab es kein Internet. Definitiv nicht. Ja, ich muss sagen, ich war nicht so ein Gameboy-Spieler ganz lange Jahre, weil ich habe den Gameboy erst extrem spät bekommen, vielleicht so in der 4. Klasse und habe bis zur 4. Klasse halt nur PC gespielt. Also ich war ja 3 Jahre, als ich meinen ersten PC ja quasi hatte und dann die ganze Zeit bis zur 4. Klasse, das waren ja so 8, 9, habe ich halt also nur PC gespielt. Okay. Kannst du nochmal kurz dein Wissen nutzen und herausfinden, wann der Gameboy Color rausgekommen ist? Jo. Weil das würde mich jetzt mal kurz interessieren, so zeitspannmäßig. Ja, ich habe den Game Boy Color von jemandem abgekauft in der Schule, der es meinem besten Freund geklaut hat. Aber ich wusste es natürlich nicht. Musstest du ihn dann wieder abgeben? Ja, aber das Schlaue war, natürlich hat mein besten Freund seinen eigenen Game Boy wiedererkannt. Warum auch nicht, wenn da dein Name hinten drauf steht. Ja, und so bin ich an meinen Game Boy Color gekommen. Ich habe dann einfach so lange geweint, bis ich den behalten durfte. Und dann hat dein Freund, obwohl er ihm geklaut wurde und du Hehlerware gekauft hast, hast du ihn trotzdem wiederbekommen? Was für ein Assi, ey. 1998. Freundschaft gekündigt. 98 kam der, okay, ja. Ja, das ist ganz witzig. Ich weiß noch, Game Boy Color hat das erste Mal eingeführt, dass man andere Spiele braucht. Also du konntest dann die Game Boy Color Spiele nicht mehr auf den normalen Game Boy spielen. Ja. Und da musste ich zum ersten Mal, das ist nämlich die Geschichte zu Pokémon. Jetzt kommt die Geschichte zu Pokémon. Ich habe von dem besten Freund von meinem Papa, habe ich damals Asterix und Obelix für den Game Boy Color bekommen. Hatte damals aber gar keinen Game Boy Color. Den habe ich ein Jahr später bekommen. Dann bin ich natürlich mega unhappy gewesen, weil was soll ich mit dem Spiel, es funktioniert nicht, was ich als Kind natürlich nicht wusste, reingesteckt und dann hier, da steht Game Boy Color drauf. Und dann bin ich mit meiner Mama endlich zu Toys R Us gefahren, hab dieses Spiel eingetauscht und hab mir dafür Pokémon genommen. Ohne Witz, eigentlich müssen wir das auch nochmal anschneiden, als separate Geschichte, was man alles bei Toys R Us erlebt hat, oder? Weil ganz ehrlich, wie oft ich meine Eltern angebettelt habe, diese scheiß, ich nenne es jetzt mal 5 zu 1, also Verhältnis 5 zu 1 Autos, Real-Life-Autos. Oh, stimmt. Ich weiß. Ja. Digga, und ich wollte immer so eins haben und ich habe nie so eine scheiß Karre bekommen. Ich hab's so toll. Da stand auch jedes Jahr, stand das auf meinem Wunschzettel. Und ich habe so niemals dieses fucking SUV Elektroauto bekommen. Oh, die klassischen SUVs, ja, das war immer geil. Oh mein Gott, ich bin sogar jetzt immer noch kurz davor, mir so ein Ding einfach zu kaufen. Ey, das wäre so geil, ich will einfach so einen haben. Ich weiß auch gar nicht, sind die mittlerweile, also ich war letztens im Toys R Us durch Zufall, mehr oder weniger. Ja, die haben Navigationssystem, die sind besser ausgestattet teilweise als, die sind besser ausgestattet als dein Hyundai-Toren. Mein Hyundai hat auch nichts. Die haben sogar Sitzheizung. Wahrscheinlich überholen die sich sogar noch auf der Straße. Ich glaube, ich sattel um, ey. Also in der Beschleunigung ziehen die dich ab. Heftig. Nee, aber ohne Witz. Aber guter Hashtag für die nächste Folge, ne? Toys R Us Live. Ja. Nee, Toys R Us, stimmt, da können wir eigentlich auch nochmal so einen kleinen Schnack draus machen. Oder generell sagen wir Kindheitsshopping, muss man es ja eigentlich fast schon nennen. Boah, ja. Rappe, oh mein Gott, du bist so ein Tier, Digga. Hab ich zum Beispiel nie gehabt. Ich hatte keine Rappekiste in Bochum. Oh mein Gott, doch Rappekiste gab es. Bei mir hieß das so wie hier dieses Koppenrad und Wiese, aber in anders. Das ja. Koppenrad und Wiese? Ja, die machen ja irgendwie Kuchen, aber so ähnlich hieß der Laden. Da gibt's doch hier, die machen doch Benjamin Blümchen, nee, das ist Dr. Oetker, ne? Nee, komm. Die machen Kuchen. Die machen die Benjamin Blümchen Torte, oder? Ja, genau. Und so ähnlich hieß der Spielzeugladen auch. Wahrscheinlich nicht, aber ist okay. Doch, wirklich. Kloppenburg. Wagner und Raschka hieß der. Natürlich. Wirklich. So hieß der. Naja, ist ja auch egal. Gaming. Nee, weshalb ich das vorhin angesprochen habe mit diesen verbotenen Spielen, weil natürlich, das hat man meinen Eltern nicht erzählt, hatte so einen Kevin als Freund, der einfach jedes Spiel hatte. Das ist richtig. Und natürlich habe ich dann da auch Alien und Tomb Raider und ich frage mich immer, und natürlich habe ich auch Counter-Strike damals schon gespielt, so, ne? Das ist, aber ich hatte das selber natürlich nie. Wann kam Counter-Strike raus? Können wir es mal kurz nochmal herausfinden? Das allererste? Counter-Strike? Das weiß Toro. Das würde ich aus dem Kopf sagen. 99. Schauen wir mal. Nee. Ich sag 98 vielleicht. 2000 echt? Ist Datum. Ich wollte gerade sagen. Boah, krass. Das ist später. Ich habe Counter-Strike erst gespielt, als ich umgezogen bin. Diese geile Russen-Beta, die man damals hatte auf den PCs. War das allererste 1.6 oder wie hieß es? Nee, das war das zweite, was rausgekommen also da, ist. 1.6 ist ja schon die fertige Version gewesen. Also ich habe also noch mit 1.5 oder so. Spiel. Also 1.6 ist 2000 rausgekommen. Okay, ja gut. Ich aber ist 1.6 das erste gewesen? Gab's nee. Das ist das erste Spiel. Ich habe damals noch die Half-Life, also wirklich die Half-Life-Mod, die habe ich gespielt. Ja, die Mod ist aber viel früher gewesen, war aber kein eigenständiges Spiel. Ne? Aber das hieß schon Counter-Strike. Ja, aber eine Mod und kein Spiel. Stimmt. Und dann wurde das wurde ja von Valve gekauft und dann nochmal von Valve released. Ne? Ja, die Schweine. Aber wie war das bei euch? Habt ihr auch so Titel gehabt, die ihr, wo eure Eltern euch hart für verprügelt hätten, wenn ihr ja. das. Also das allererste, meine Eltern sind Party-Pazifisten, ey. Das allererste Doom. Boah, okay. Hätte ich niemals spielen dürfen. Ohne Witz. Oh mein das Gott. Das haben wir heimlich, also meine Eltern haben es nicht gewusst. Und damals mit Kollegen auch immer dann nur zusammengespielt, weil wir beide so Angst davor hatten. Und war auch echt, hat einige Nächte mir das Spiel geklaut, würde ich mal so sagen. Ja, das ist, das kann ich mir vorstellen. Du musst ja. Nee, das hätte ich nicht geschafft als Kind. Vor allem, das ist ja noch die Generation, wo die Grafik so schlecht, dass die. Dass die Vorstellungskraft den meisten Schrecken eigentlich macht bei diesen Games. Ja, vor allem das größte Problem bei Doom war halt einfach, und das muss man einfach ganz ehrlich sagen, das war damals ein mega geiles Spielprinzip. Du hattest die Wahl zwischen einer Taschenlampe und einer Pistole. Ja, ach stimmt, da konnte man ja nicht beides tragen. Ja, dein Charakter stimmt. War nicht in der Lage, beides gleichzeitig zu tragen. Das heißt, du bist in dieser scheiß Taschenlampe rumgelaufen. Und wenn dann irgendein scheiß verficktes Alien oder was auch immer vor deine Flinte gesprungen ist, musstest du halt zur Pistole wechseln und dein Bildschirm war schwarz. Du hast einfach zwischendurch nur aufgrund des Schusses gesehen, was vor dir existiert hat. Also das war wirklich... Boah, nee, ey, das wäre zu viel für mich gewesen als Kind. Aber es gab ein Spiel neben Counter-Strike, also wir haben natürlich Half-Life gespielt und Counter-Strike, aber ein Spiel, was ich komplett gefeiert habe, das hieß Wanted und das war auch in Half-Life drin, auch so eine Mod und das war Western. Also so ein Cowboy-Shooter. Genau wie Counter-Strike quasi, aber im Western-Look mit Winchesters und Colts. Okay. Das habe ich geliebt, wirklich, dieses Game. Und da war ich auch bei so einem, naja, so ein Freund, der halt so alles hatte. Was ist überhaupt das Thema? Was das erste Shooting-Spiel war? Oder was, nee, so, was die Eltern verboten haben, was du aber trotzdem gespielt hast damals. Weil das ist ja schon auch so bezeichnend für das, was man so als Kind gemacht hat. Weil ich meine, natürlich hat man das. Ich frage mich auch immer, haben unsere Eltern gewusst, dass wir das trotzdem gemacht haben? Oder haben sie wirklich darauf vertraut, dass wir das also nicht tun? Also ich glaube, dass sie es nicht wussten. Weil es einfach selber für die zu neu war. Also du musst dir überlegen, die sind damit nicht mit aufgewachsen. Stimmt, ja, genau. Ne, also die hatten absolut, wir sind da eigentlich quasi die Technikgeneration. Und auch wenn jetzt irgendwie Mutti und Vati auf Weihnachten da mit dem Smartphone sitzen, wir haben denen das beigebracht, wie man Instagram und sonst was nutzt. Weil das die einfach für die, das ist auch alles neu. Ne, das ist halt der Vorteil. Wir haben den ganzen Scheiß einfach mitentwickelt, kann man ja fast sagen. Ja, okay, für die Allgemeinheit stimmt das schon. Bei mir war das komplett anders. Bei mir hat mein Papa uns das alles gegeben, weil der auch halt mega Bock hat. Der hat auch zum Beispiel in den Videotheken, kennt ihr noch Videotheken? Ja, natürlich. so Spiele ausgeliehen und mir damals Colin McRae ausgeliehen und gekauft auch. Und ja, also mein Daddy hat da ganz viel mit zu tun gehabt, auch dieses Technik-Ding, so wie ich da ab heute Bock drauf habe. Also muss ich zum Beispiel, meine Eltern absolut gar keine Ahnung von Technik zu seiner Zeit. Also mein Vater hat damals da quasi angefangen mit Kameras und so ein Scheiß, aber PCs und sowas überhaupt nicht. Also nicht ansatzweise. Ja. Also ich weiß noch. Achso, erzähl weiter. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal FIFA 98. Und ich weiß, dass irgendwann mein Vater mal neben mir vor dem Fernseher stand, neben der PlayStation 1 quasi, und gedacht hat, dass das wirkliches Fußball ist. Wie findet ihr das heute an? Ey, oh mein Gott, wenn ich Strichmännchen malen, sieht das mehr aus wie Fußball. Ne? Und halt auch dann wirklich so, er war davon so fasziniert, weil auch die Kommentatoren damals, obwohl das muss man im Spiel FIFA 98 auch wirklich lassen, die Kommentatoren zu FIFA 98 Zeiten waren spektakulärer und innovativer als heutzutage. Waren die gleich? Es waren nur die gleichen, aber nur besser, und die hatten halt einfach viel mehr Sprüche drauf. Weißt du, okay. Das FIFA 98 war viel abwechslungsreicher, was die Sprüche angeht. Das ist interessant. Und in FIFA 98 konnte man schon den Torhüter steuern, was man 2009 als neues Feature angekündigt hat. Ja, und das Krasseste war, man konnte bei FIFA 98 eine Schwalbe machen. Ja, stimmt. Und das hat man nie geklappt. Man konnte es einfach hinfallen lassen, einfach irgendwo auf dem Platz. Und das so Ding ist, es gibt kein einziges FIFA-Spiel, in dem man das heute machen kann. Und das ist so wichtig. Ich würde einfach gern wieder ein scheiß FIFA-Spiel haben, wo ich eine Schwalbe machen kann. Ja. Weißt du, alles wird so, ja, wir machen es realer und es sieht besser aus. Und du kannst einen verfickten Scheißspieler nicht fallen lassen. Das ist ja also, tragisch. Ja, es ist super tragisch. Nein, ich verstehe, was du meinst. Damals war FIFA noch ganz geil. Also ich habe es auch wirklich damals gerne gespielt. Das war ganz witzig, muss ich ja auch sagen. Echt cool. Also es sah halt auch echt cool aus, muss man halt sagen. Zu seiner Zeit, 98 und so ein Scheiß, ne? Also, Ja, aber was ich zum Beispiel auch hatte, Tekken, auf keinen Fall durfte ich das spielen, habe ich natürlich auch gespielt. Ja, recht. Was gab's noch? So Killer Instinct, da hatte ich auch immer Bock drauf, weil das war diese schwarze Cartridge im Super Nintendo und so, aber selber gespielt habe ich das dann doch nie, das habe ich jetzt erst auf der One. Es gibt so ein paar Spiele, da habe ich selbst als Kind Respekt vor gehabt und ich hatte Freunde, die hatten das gespielt und dann aber doch kein, also ich war anscheinend so gut erzogen, dass ich mir selbst gesagt habe, nein, das spielst du nicht. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwann nochmal eine relativ große Reihe an James Bond Spielen. Oh, ein James Bond Spiel, da hatte ich auch sehr lustige Story auch. James Bond Nightfire oder so hieß das auf der ersten Xbox. Wie hieß denn das? Wisst ihr zufällig, welches ich meine? Also Pierce Brosnan, Aston Martin. Ja, steht aber an einem Tag, müsste das gewesen sein, oder? Ja, aber ja, nicht ganz. Das war, ich meine, das hieß Nightfire. Ja, Nightfire, da steht es auch. James Bond, Nightfire. Ich weiß es ja nicht ganz genau. Das hatte ich und das ist die Geschichte von Stirb an einem anderen Tag und das Spiel selber hieß aber Nightfire. Und das hatte ich auf der ersten Xbox, das hat mein Papa mitgebracht, von irgendwoher, ich habe keine Ahnung, es war auf einmal da. Er hat wahrscheinlich selber Bock drauf gehabt und hat das im Mediamarkt gekauft. Und dann hat er mir das gegeben, da stand natürlich eine Zahl drauf, hier so ab 16 war das, glaube ich. Und aber damals wusste noch keiner, was die Zahlen bedeuten. Damals kannte man noch keine Zahlen. Und Ich habe das dann natürlich gespielt und irgendwann wurde mir das aus der Hand gerissen. Nein, das spielst du jetzt nicht mehr. Und dann war es versteckt im Regal. Ich habe es natürlich gefunden und habe es dann natürlich gespielt. Und irgendwann war es dann wirklich weg. Also es war einfach weg und ich hätte das so gerne heute nochmal gespielt. Aber es ist einfach nicht mehr da. Leider. Also das muss man auch noch kurz sagen, apropos Versteck. Ich bin der Meinung, dass unsere Eltern, also die Generation Eltern, die schlechtesten Verstecke für alles irgendwie hatten. Wie oft Ja. ich Weihnachtsgeschenke gefunden habe, wie oft ich irgendwelche versteckten Süßigkeiten. Also so uninnovative Verstecke für Scheiße. Also ganz, also ohne Witz, wenn es da irgendwie den Sch einen Orden für gibt, für die schlechtesten Eltern, was Verstecke angeht, ganz klar. Würde ich vergeben. Also. Habt ihr zufällig Spiele gehabt, die ihr nicht spielen durftet, die ihr aber zu Hause gespielt habt? Also, die ihr Ja, diesen. quasi. Also, ach, okay, weil alle Spiele, die ich nicht spielen durfte, habe ich quasi auch nur bei Freunden gespielt, sodass es komplett ausgeschlossen war, dass ich erwischt werden konnte. Wenn ich aber. Also, ich hatte so ein, zwei Spiele, hatte ich, die waren bei mir zu Hause. Und da gab es dann. Das war krasser als Base Jumping. Wenn man das gespielt hat und dann gehört hat, ah fuck, die Eltern kommen nach Hause. Da ging der Puls auf 3000. Da musste man das Junge. schnellst ausmachen. Habt ihr auch solche Momente gehabt? Ja. Also, ich hatte ganz viele, also das Ding ist, meine Eltern haben nicht gewusst, was das für Spiele sind teilweise. Also ich hatte auch zum Beispiel irgendwann, ich glaube für den Gameboy GTA 2. Stimmt, GTA, das habe ich auch natürlich bei Freunden gespielt. Ne? GTA 1 und Also GTA GTA 2 hatte 2 ich, glaube auf ich, der auf dem Gameboy, PlayStation. wenn mich nicht alles täuscht, meine Erinnerung. Das war halt auch so von wegen. Da hast du Mutti nicht gezeigt, dass du quasi mit dem Auto da über Menschen drüber Nein, fahren man hat gezeigt, wie man mit kannst und ziehst eine rote Autos an Spur hinter dir Ampeln her und hält. kannst, ne, und kannst quasi rülpsend, furzend durch die Gegend hüpfen. Ja. Naja, Stimmt, also. GTA, das war auch. Ja, stimmt, das war auch so ein richtig geiles Game. Ne, Aber. also das, also damit hat es quasi. Also es gab Spiele, die ich von meinen Eltern bekommen habe, die ich mir gewünscht habe. Wo sie sich, glaube ich, aufgrund der Zeit nicht richtig darüber informiert haben, ob ich überhaupt es spielen darf. Ja. Ja, das stimmt. Aber ja, ich glaube, das kann man den Eltern nicht vorwerfen, weil heutzutage ist es Nee. genauso. Ich meine, heute ist noch easier, solche Spiele zu kriegen als früher, meiner Natürlich. Meinung nach. Weil du kannst ja Obwohl. einfach einen 18er-Account machen bei Xbox und PS4, Ja. die im Store das alles runterladen. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es war damals auch verdammt einfach, beim Mediamarkt Spiele zu bekommen, die nicht für dein Alter angesetzt waren. Okay. Weil zu seiner Zeit gefühlt hat da keiner drauf geachtet. Habe Wie ich mich zum oft ich. Beispiel nie getraut. Also ich habe mich das, hätte mich das nicht getraut, Ja, das zu also wie machen. oft ich Spiele wirklich ab 16, 18 gekauft habe, gefühlt mit 14, weil die Verkäuferin einfach selber absolut keine Ahnung von der Scheiße Okay, hatte. ja gut, das ist natürlich perfekt, wenn du eine Verkäuferin hast, die es selber nicht checkt, das ist perfekt, ja. Also das war gefühlt halt auch irgendwie ganz oft. Also wir sind ganz oft einfach reingegangen, haben es versucht. Ja. Aber was ich auch sagen musste, ich habe zum Beispiel, ich habe Games mit nach Hause gebracht von einem Freund. Das war Star Wars Bounty Hunter. Ultra nicht brutal, also wirklich nicht brutal. Wenn du dir heute anguckst, Angry Birds ist heute brutaler als das. Aber Oh mein Gott, wo du es gerade sagst, ja, erzähl weiter. Star Wars Bounty Hunter, das habe ich, da habe ich mir extra ein FSK 12-Schild ausgedruckt, ausgeschnitten und in die Hülle geklebt, damit ich das, Boah. damit ich, mega der Aufwand, damit, wenn das gefunden Endlevel, wird, Endlevel, das war Endlevel. Ohne Witz, heftig. damit das nicht auffällt, dass ich ein Spiel ab 16 gespielt habe. Also ich muss noch mal kurz ein Spiel einwerfen, was ich glaube, was wir alle gespielt haben. Morhun. Boah, Wollte ich auch Morhun, gerade klar, sagen, ja. natürlich, ja, auf jeden Fall. Genau Hab ich das wollte ich auch mir. gerade sagen. Wo er gerade Angry Birds gesagt hat, ist mir direkt Morhun eingefallen. Ja, Und hab ich das war gespielt. eins der Spiele, was, glaube ich, was mein Vater auch auf dem PC immer gespielt hat. Ja, stimmt. Das war bei uns auch auf dem Rechner. Und Dann gab es natürlich noch. Solitär, ne? Und dann gab es aber auch das nochmal mit Kühen. Mit Wo du so Kühen? eine. Ja, da hast du so eine Kuhfladen abgeschossen oder irgendwie sowas. Keine Ich Ahnung. kenne nur noch Weiß ich dieses nicht mehr Spiel, wo genau. man das Schaf hatte, was alle Ja, gepoppt Sven hat. das Schaf, was alle Sven das Oh. Schaf, genau. Das ist überragend. Ja, auf die Idee, so, ey. Also, als ich quasi angefangen habe, mit dem PC zu spielen, ja. Ist, was bei mir ganz groß geworden sind die ganzen Computerbit-Spiele. Oh also ja, mir, stimmt natürlich. Also ich habe letztens auch nochmal meine CD-Sammlung hier rausgeholt. Ich habe auch noch gefühlt alle meine Computerbit-Spiele-CDs. Ja, Computerbit-Spiele, stimmt. Die habe ich auch alle noch. Richtig der Messie. Ja, aber so eine CD nimmt ja keinen Platz weg. Ja gut, okay, das ist halt so eine 200er CD-Packung, die hier noch rumsteht bei mir. Wenn du jetzt die Zeitschriften aufgehoben hättest, dann hätte ich gesagt, okay, aber die habe ich sogar noch bei meinen Eltern zu Hause. Ich habe alle Xbox Live-Zeitschriften. Aber einfach nur, weil die quasi so ein Sammler... Ja, weil die gibt's halt einfach nicht mehr. Irgendwann, das ist das letzte auch, ne? Medium für Gaming-News. Die sind halt auch noch richtig widerlich, ne? Also, ja. Von diesem Duft immer heftig, wenn ich immer ein neues Heft mit einer CD drin gekauft habe. Oh, stimmt, ja. Aber der Duft davon. Wie war das? Habt ihr euch oft selber Spiele auch gekauft? Hattet ihr Kohle dafür? Wie habt ihr euer Taschengeld eingeteilt? Also, ich habe es geschafft, immer so alle 3 bis 4 Monate irgendwie mal mir zumindest ein gebrauchtes Spiel zu besorgen. Also, man muss ja auch noch zu unserer Verteidigung sagen, die Spiele zu unserer Zeit haben noch keine 80 Euro gekostet. Ja, aber teilweise hast du für so ein Gameboy-Spiel schon... Ein N64-Titel hat 90 Mark gekostet. Genau, und ein Super Nintendo-Titel hat teilweise 130 bis 150 Mark gekostet. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese simplen PC-Spiele, wie man sich die damals gekauft hat, die hat man mit Glück noch für 40 Euro bekommen. Oh. Ja, also bei mir waren es sowieso, wie gesagt, nur die Gameboy-Spiele und die waren ja eh mal grundsätzlich ein bisschen billiger. Bei mir war es immer Weihnachten, Geburtstag oder Toren. Ja. Wieso? Ja, was man ja auch noch sagen muss, als wir angefangen haben zu spielen, waren noch quasi einfach simple Raubkopien. Ja, echt ohne Scheiß. Damals war es auch noch legal. Das war einfach legal. Definitiv war das legal. Dieses Tauschbörsenkram, das ist ja quasi im privaten Gebrauch gewesen, also im privaten und nicht im gewerblichen, das war ja komplett legal. Wurde ja auch viel später erst verboten. Auch also Musik runterladen war legal, als ich Internet bekommen habe. Ja. Definitiv. Über Tauschbörsen Musik runterladen war erlaubt. Also was ja zum Beispiel auch noch, also gefühlt, egal wann meine Mutter bei Aldi oder Lidl war, sie hat halt immer für mich eine Portion Rohlinge mitgebracht. Ja. Portion Snickers. Ja, Man hat immer dieses 10er, 20er Pack Rohlinge bekommen. Weil ist da einfach das gehört ja dazu. Also du hast einfach, also Nero, dieses typische Brennprogramm, das war halt eins der häufigsten Programme, was bei mir damals auf dem PC irgendwie am Laufen war. Damals gab es noch Kazaa, kennt ihr Kazaa noch? Ich habe immer Virtual Clown DVD. Ich habe mal einmal einen kompletten Rechner zerstört mit Kazaa, weil ich irgendwas, wie man als Kind so ist, halt einfach alles runtergeladen, was irgendwie so gerade ging. Und Bearshare damals noch. Bearshare, das habe ich schon gar nicht mehr ausprobiert, weil ich so einen heftigen Anschluss gekriegt habe wegen Kazaa, weil der Rechner halt komplett im Arsch war. Oder ohne mal, also das war ja auch, das muss man jetzt auch einfach zugeben, zu Downloadzeiten hat man sich auch wirklich sämtliche Inhalte aus dem Internet, die irgendwie verfügbar waren, runtergeladen. Natürlich, ne? Alles. Also müssen wir uns jetzt nichts vormachen, Pornos waren auf jeden Fall dabei. Ich wollte gerade sagen, also wie viele... Ja. Und jetzt muss man überlegen, zu seiner Zeit gefotoshoppte Nacktbilder von Celebrities, wo man dachte, geil, ich habe 20.000 Nacktbilder von Sarah Michelle Gellar oder den Olsen Twins. und wenn man sich die heute angucken würde, würde man ganz genau sehen, wie schlecht die einfach ausgeschnitten mit Paint waren. Ja. Also, aber als Kind war man damit quasi der King in der Schule. Ne? Als Kind hat man sich ja auch null strafbar gemacht. Das war ja... Richtig, Eltern haften für ihre Kinder. Ne? Ja. Ja, nee, so war das. Also klar, dann ging es direkt schon in diese PC-Phase da. Aber ich muss auch sagen, mein PC-Gaming, alles was ich gemacht habe, ich habe quasi erst vor 3 Jahren mit PC-Gaming angefangen und alle Jahre davor waren wirklich nur so mit den gammeligsten Gammel-PC, nie ein Gaming-PC gehabt. Alles was ich gespielt habe, hat immer geleckt und geruckelt. Deshalb bin ich auch, glaube ich, so der Konsolenspieler, weil ich noch nie wirklich, PC-Games gemacht habe. Das ist jetzt erst gekommen. PC-Games gemacht habe. mach mal Computerspiele. Ja. Also ich war als erstes. Wirklich gesagt. ich war als erstes im Computer, ganz weit vorne, habe auch mir damals wirklich selber den Kasten zusammengebaut, wo ich heute gar nicht mehr so in der Lage wäre. Und bin dann, ach du Gott, lass mich mal schnell überlegen, PlayStation 1, dann auf die PlayStation 2. Dann kam Halo 3 irgendwann. Und mit Halo 3, da habe ich mich einfach in die Story verliebt. Was ist das? Xbox. Richtig, und habe dann Halo 3 gibt's nicht auf PC. Richtig, und habe dann quasi meine PlayStation verkauft, weil ich beim Kollegen Halo 3 angespielt habe und habe mir sofort eine 360 gekauft. Ja. Und seitdem, also seit, ich habe mir damals wegen Halo eine Xbox gekauft, nur wegen diesem einen Spiel, weil ich so hart gefeiert habe. Und bin seitdem quasi, habe ich das Xbox X auf meinem Herzen tätowiert. Hattest du eine Konsole, Timo? Hast du PlayStation, Xbox, irgendwas davon gehabt? Timo ist AFK. Timo ist so hart. Du warst so leise, ich hab dich nicht verstanden. Hast du eine Konsole, PlayStation, Xbox, irgendwas davon gehabt? Oder ist die One jetzt deine erste richtige Konsole? Ja, das ist meine erste. Ah, okay. Hä, Digga, ich hab bei dir Nintendo 64 gespielt, du Spacken. Ja, er hat doch Xbox oder Crazy gesagt, oder nicht? Na, ja, aber deine eine Konsole ist trotzdem... Nintendo hat doch vorhin schon erzählt. Ja, aber nicht Nintendo 64. Nee, davon... Habt ihr gehört, dass Timo Nintendo 64 hatte? Nee, ich hab nicht zugehört bei Timo, wenn er redet. Das ist die Grundeinstellung. Gesagt, Nintendo 64 hatte. Auf jeden Fall, ja, das war meine Konsole nach der komischen, die, wo wir nicht wissen, wie sie heißt. Ja, ich glaube, das war eine Atari. Müssen wir nochmal herausfinden. Ja, ich glaube auch, dass das Atari und war. Und da ging es dann natürlich los mit Mario Kart, ne? Heftig. Ja, oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, eine N64, die werde ich mir auch jetzt nochmal holen. Die werde ich mir definitiv, also ich guck schon, die Dinge sind halt echt teuer noch. Ja, das stimmt. Die sind halt echt scheiße teuer. Ich habe mir vor 3 Jahren eine Super Nintendo geholt, weil ich halt, wie gesagt, damals keine Konsolen haben durfte und jetzt habe ich das quasi nachgeholt und habe mir da was gekauft und oh mein Gott, man kann ja für alte Konsolen so scheiße viel Geld ausgeben. Das ja, ist ja. Also, ich finde, okay, Sammlerwert, wenn das jetzt original verpackt wäre, eingespeist, so eine 200 Euro, aber jetzt wirklich so eine Standard-Konsole, Standard, mit angegribbelten Controllern etc., ja, dass du da trotzdem ne? 60, also 70 Euro teilweise für bezahlst, das ist, und die Spiele, es gibt ja, also, dass man für ein Super Nintendo spielt, also von 5 bis 5.000 Euro ist alles dabei und das finde ich einfach eine Frechheit bei dem ganzen Retro-Gaming. Und diese, das sind ja auch diese Preise, nur weil die Leute haben wollen, sind die das ja nicht wert. Meiner Meinung nach. Also guck dir mal an, also jetzt kam, das war doch jetzt kurz vor Weihnachten, kam noch diese NES raus, oder? Ja, genau, die NES Mini. Mini. Ohne Witz, ich habe so hart versucht, eine zu bekommen, ich habe sie nicht bekommen und das Geld hätte ich dafür ausgegeben, ne? Ja, du kannst du doch easy kaufen jetzt. Ja, jetzt, aber jetzt ist halt auch irgendwie so... Jetzt willst du sie mehr haben. Nee, man will sie halt... Bist du konsequent, ey. Man will halt einfach die Erstgeneration haben, also das ist halt so... Okay, nee. Das ist doch, also bei diesem Teil ist das doch komplett egal, von welchem Baujahr das ist. Da nehme ich lieber die neueste. Da ist neu immer besser. Also auf jeden Fall werde ich sie mir nochmal holen. Ja. Okay, aber das finde ich interessant. Das, Thorin, hattest du auch N64? Oder nur Timo? Nee, ich habe bei Timo gespielt. Okay, das heißt wirklich nur Timo hat es der einzige N64 hatte. Das ist ganz interessant. Meine erste Konsole war eine PlayStation 2. Also ich habe Konsole sehr, sehr spät bekommen, das war die PlayStation 2 Slim. Also okay, dann passt, Gott, dann so deckt sich das ja aber mit mir, mit ja, der wie Xbox gesagt, 1. Ich bin reiner PC-Spieler eigentlich. Und ich habe mir eine Xbox 360 auch irgendwie 2 Jahre vor dem Release von der Xbox One gekauft. Also auch wieder extrem spät. Und die Xbox One habe ich mir gerade gekauft. Deswegen mit Konsolen, es hapert immer so ein bisschen bei mir. Aber jetzt gerade feiert es hart. Ja, also ich muss auch sagen, also jetzt würde ich nur noch Konsole nehmen. Also ich muss... Man ist alt geworden. Das ist, da kommen wir direkt schon zu diesem, wie hat sich's verändert in den letzten Jahren. Ich finde es total krass. Ich meine, als wir uns kennengelernt haben, damals in der 10. Klasse, das 11. war das ja, mega krass, PC-Spieler, also dich überhaupt von der 360 zu überzeugen, wie viele Monate das gedauert hat. Und jetzt, Jahre hat das gedauert, ja. Und jetzt sagt er, ich im Moment nur noch Konsole. Das ist schon ganz geil, muss man sagen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin quasi vom PC weggekommen, weil es mir einfach zu teuer geworden ist. Das ist ja immer teuer. Diese lange Debatte, ne? Weil, aber wenn du konsequent nach den Kosten gehst, ist ein PC günstiger, weil allein was du für Spiele bezahlst, obwohl du bist doch so ein klassischer, ich kaufe mir nur zwei Spiele-Typ, dann ist es auf jeden Fall günstiger. Ja, aber was mich halt einfach genervt hat, ist von wegen, dass du gefühlt halt, um immer die neuesten Spiele zu spielen, musst du halt gefühlt jedes Jahr dann scheiß PC aufrüsten. Das ist halt einfach heutzutage, ist es halt einfach so. Du kommst halt, gefühlt musst du jedes Jahr eine neue Grafikkarte da reinsetzen. Was sagt Torin dazu? Nö. Nee, ne? Also jetzt, ich wo nicht. Ich mir einen dicken PC gekauft habe. Oder so. Aber, ja, aber du gibst aber für eine Grafikkarte halt mehr aus als für eine Xbox, ne? Für eine Grafikkarte. Ja. Nee, aber jetzt guck dir mal an, wie lange die 360 überlebt hat. Ja, okay. Aber ich glaube, den PC-Konsolenkrieg, den sollten wir jetzt nicht. Es geht ja auch eher darum, PCs. Ne? Das ist vollkommen richtig. Aber das war so der Grund, warum ich auch irgendwann quasi auf Konsole hängen geblieben bin. Weil, PC halt einfach wirklich über die Zeit mir zu anstrengend geworden ist. Ja. Ich konnte die Spiele nicht mehr so spielen, wie ich sie hätte spielen wollen. Grafiktechnisch und leistungsmäßig. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, dann halt auf Konsole. Okay. Und überleg mir, also ich glaube 360, wie lange war die 360 am Markt? 10 Jahre? Boah, keine, also da bin ich jetzt komplett überfragt. Es war auf jeden Fall mehr als 6-7 Jahre war es auf jeden Fall, ja. Ne, und ohne irgendwie einen Leistungsverlust, was man ja, also muss man ja auch mal sagen. So ja, die Spiele wurden auch halt auch immer besser, ne? Also wie Halo 4 dann am Ende aussah, ja, krank. Ohne dass du irgendwie das Ding aufrüsten musstest, ne? Und die Xbox ist nicht langsamer geworden, die ist noch genauso schnell wie am ersten Tag gewesen, gefühlt. Ja. Und das war halt auch irgendwann dann so das Argument, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ja, passt, super. Gib ihm. Ja, okay. Nee, ja, da stimme ich dir zu. Da hast du recht. Aber es gibt halt immer noch einfach Spiele, die müssen halt auf PC gespielt werden. Strategiespiele ist immer schwierig. Richtig. Das also ist genauso wie von wegen, was immer noch ein PC-Spiel ein Leben lang für mich bleiben wird und immer noch mal irgendwann einmal im Jahr angespielt wird, sind die Sims. Boah, die Konsolenumsätze sind auch so kacke, ey. Ja, Sims, das weiß nicht, aber ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was ich damals gespielt habe. Ist ja auch so ein mega Hype-Titel gewesen, ne? Ja, natürlich, also wie oft man, keine Ahnung, sein Sim irgendwo eingesperrt hat und dann am Ofen verbrennen gelassen hat und was weiß ich. Ja. Ja, aber das war dann nach einer Minute war das doch schon gegessen, dann war es doch voll langweilig, das Game. Ja, muss ich auch sagen. Also für mich hat Sims nie mehr Zeit eingenommen als, ich sag mal, vielleicht 4 Spielstunden. Heftig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Sims so hart durchgesuchtet. Also gefühlte 24 Stunden am Stück allein schon, was ich für Architekten-Weltwunder gebaut habe. Oh Mann. Schön, hier, wie hieß das? Motherload? Oder? Nee, das war bei Age of Empires. Doch, Motherload. Ja, ja. Ne? Ja. Das gibt es auch noch. Also keine Ahnung, was für Gebäude, was für Weltwunder errichtet wurden. Wie nachgetreu ich unsere eigenen Wohnhäuser nachgestellt habe und dann, keine Ahnung, ein Baby-Sims namens Daniel. Was haben wir mit der Source Engine gemacht? Da habe ich unsere Schule. Ach, nein, er hat mit der Source Engine sein Haus nachgebaut, okay. Ach so. Ja, der Timo war da schon ein bisschen professioneller als Sims. Ja, ja. Es ist vielleicht diese Source-Mode. Da in Architekt. Maps. Da haben wir wir haben die ganze Schule, wo wir zusammen zur Schule gegangen sind, hat Timo nachgebaut. Okay. Was ja eigentlich, ich weiß ja jetzt nicht so, ob eine Schule das so witzig findet, wenn man die Schule nachbaut und darin Counter-Strike spielt. Ja, das ist ja genau dieses erste gewesen, dieses klassische Killerspiele-Ding. Ja, und Torin und so und davor. Natürlich. Und den anderen 20.000. Nee, ist wirklich so. Darauf habe ich extra geachtet, weil ich ganz genau wusste, dass ich auf den Arsch kriege. Du hättest so, ohne Scheiß, die Bullen wären bei dir gelandet. Das war ja die Zeit mit Erfurt Terror hier Amoklauf. Mhm. Der Counter-Strike gespielt hat und wenn Timo dann in Counter-Strike die Schule nachbaut, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Nee, das ist wahrscheinlich eher medium gut gewesen. Aber das war so heftig, da war ja auch die Leistung meines PCs begrenzt, weil ich halt jeden Stuhl und jeden Tisch nachempfunden habe. Boah. Jede Lampe. Und wenn Toro dann immer aus Spaß immer eine Granate in so einen Klassenraum geworfen hat, dann ist mein PC weggestellt. Krasser Dude, ey, dass du das gemacht hast, nicht schlecht. Aber ohne Witz habe ich auch so viel Zeit investiert, ey, für nichts eigentlich. Doch. Ja, aber du hast dich damit mit, mit dem Medium auseinandergesetzt. Das ist ja eigentlich schon ganz geil. Okay, das heißt für nichts. Also, ich meine, du hast dann technischer Zeichner gelernt und das ist ja auch so eine Vorform von ja, CAD und Modellierungsprogrammen und sowas. Das ist ja schon nicht ich so. Ich hätte Bauzeichner werden sollen. Okay, ja, find ich aber ganz nice, dass das so ist. Und dann, das finde ich jetzt interessant bei Timo, nach dem N64 hast du dann quasi komplett aufgehört, weil da ist ja dann doch schon, da kommt ja eine große Lücke dann. Weil 360 hattest du nicht, ne? Gameboy kam dann. Dann hattest du nochmal ein Gameboy, okay, aber du hattest keine große Konsole wie jetzt eine PS3 oder eine Xbox 360 nee. Oder eine Wii. Timos PC-Zocker, genau wie ich. Ja, ich war echt sehr lange, da kommen wir auch, ich schneide schon mal an, Lieblingsspiel war auch definitiv PC-Spiel. Okay. Also da kann eine Konsole einfach nicht mithalten, tut mir leid. Ja, aber also manche sehr Cross-Titel, die es überall gibt. Wir halten das für den Schluss oder so? Nö, können wir. Nee, kannst du ruhig mal raushauen. Ich meine, Daniel hat sein Lieblingsspiel mit Halo 3 auch einfach mal offenbart. Okay. Ja, das. Mein Lieblingsspiel war definitiv, und wird es auch immer bleiben, war Crysis. Das allererste. Stimmt. Ja, Crysis 1 war so Premium. Das wusste ich sogar, das hätte ich sogar sagen können, dass es das 2007 oder so. Alle. Ja, aber 1 war natürlich, das hat am meisten geflasht, ne? Aber sowas hatte man vorher noch nicht gesehen. Also das Ding ist, habe ich auch auf dem PC gespielt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Fand ich auch super geil, bis zu dem Moment, wo du in den Berg gegangen bist und alles voller Alien warst. Da ja, ich muss sagen, ich fand es auch mit den Aliens dann nicht mehr ganz so nice im Berg. Ich hatte da mega Schiss vor. Also da, ich hatte da immer noch Angst, obwohl ich da schon, keine Ahnung, 15 war oder so. Ich weiß noch, ich habe meine Mutter davon überzeugt, mir und Timo das zu kaufen bei Amazon. Wie auch immer ich das geschafft habe. Okay. Funny. Ich bin so ein Amazon-Schlucker gewesen, das ist der Wahnsinn. Deine Mutter hätte dir das niemals erlaubt. Niemals, ey. Nice. Ja, da darf ich gleich mit anfangen, ey. Okay, ja, okay, dann wissen wir jetzt aber schon. Morgen verboten, ey. Junge, ist wirklich so. Aber Morgen war halt auch einfach echt, eigentlich gesehen, krasses Spiel, ne? Weil du einfach die Soundeffekte, das waren einfach echte Schrotflinteneffekte. Das ist der Schrotflinten-Sound. Das ist ja ganz geil. Ich feiere es schon. Okay, das heißt, wir haben hier zwei mega krasse PC-Spieler und zwei mega krasse Konsolenspieler. Und es hat sich komplett geändert. Ihr beide spielt jetzt nur noch Konsole und ich habe jetzt angefangen, mir den PC noch dazu zu holen. Also ich muss dazu sagen, wenn jetzt ein neues Crysis-Spiel rauskommen würde, also noch ein neuer Teil, dann würde ich mein ganzes Geld investieren, mir einen neuen PC zu holen und das neue Crysis-Spiel und würde die Xbox sofort verkaufen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte auch echt wieder Lust, PC zu spielen. Ne, also ich hätte Bock drauf, aber einfach, ich sehe es nicht ein, weil, sag mal so, um jetzt dir einen PC zu holen, damit du heute, also heutzutage Titel spielen kannst, wie zum Beispiel Division auf höchster Auflösung oder wenn es demnächst Wildlands kommt, dann bist du halt einfach mal locker mit 1,5 dabei. Mindestens. Nee, weniger. Also ich habe selber zusammengebaut letztes Jahr und habe jetzt insgesamt knapp 1.100 ausgegeben. Ja gut, und ich will jetzt Stand haben, also ich will jetzt Stand. Das ist jetzt Stand, das ist jetzt Stand. Ich habe die neueste Grafikkarte, also ich habe eine 10 Jahre ist übertrieben. Ja gut, aber allein das würde mir jetzt schon wieder aufgehen, dass ich nicht 10 Jahre spielen kann mit dem Scheiß. Ja, aber also mit dem PC, den ich jetzt habe, kommst du so, ich sag mal, obwohl tot kann das besser sagen, aber ich... Ja, 5 Jahre kann er damit locker zocken. Ja. Für 1.100 Euro. Irgendwann wird es dann vielleicht kritisch, dass das Spiel nicht mehr auf allerhöchster Auflösung zu dem Zeitpunkt dann läuft, aber zu der jetzigen Auflösung, also jetzt ist ja Full HD eigentlich immer noch Standard. Ja. Das ist, ne, wenn jetzt in 4 Jahren 4K Standard ist, dann wird er das nicht mehr schaffen, aber Full HD wird er immer noch schaffen. Ja. Da ist halt einfach, da finde ich halt einfach Konsole dann einfach wirklich im Endeffekt nachher preiswerter, ne? Ja, aber dein Xbox One kann ja auch kein 4K, wenn 4K in 4 Jahren Standard ist. Ja, müssen wir mal abwarten, was die Project Scorpio dieses Jahr kann, weil die soll ja 4,5 mal. Ne? Also und HDR ja, Gaming. Aber es ist ja nur hochskaliert, das 4K. Also gut, ja, das Stream ist natürlich normales 4K und die UHD Blu-ray ist auch, also die Ultra HD 4K Blu-ray ist auch Richtig ist 4K, aber Gaming ist nicht 4K, ne? Mhm. Ja, noch nicht, aber da fehlt halt auch nicht viel, ne? Naja, du musst eine neue Konsole kaufen, kannst genauso argumentieren, ja, wenn du einen neuen PC kaufen musst. Aber die neue Konsole kostet halt in der Regel nur 400-500 Tacken. Ja, Project Scorpio wird vielleicht teurer, ja. Ja, das weiß man noch nicht. Wissen wir nicht, aber sie wird 4,5 mal so stark wie die jetzige Xbox One S. Laut geleakten Informationen. Ja, wenn du mal guckst, allein schon jetzt die One S, was hat jetzt gekostet? 299 Euro? Mhm. Das halt, hat also 250 gekostet. 250? Das halt nichts im Gegensatz zum PC. Ja, aber PC bringt ja auch ein bisschen mehr mit, ne? Ein PC ist ja auch nicht nur ein reiner Cube. So, ne? Genau, also zum Beispiel das, was Claudius gerade macht, kannst du mit einer Konsole nicht machen. Das ist richtig. Und VR. Und wo wir schon beim nächsten Thema sind, ich würde jetzt mal eine komplette Generation weiterspringen. Nämlich die Situation, die wir jetzt gerade haben. Mit dem VR. Habt ihr da Bock drauf? Habt ihr, also ich weiß, Toren und ich, wir haben uns ja die DK2 damals zusammengekauft, vor zwei Jahren zusammengekauft und sind ja komplett steil gegangen. Ich erkläre mal kurz so ein bisschen. Und die Vive und die Oculus Rift sind ja für 2016 dann angekündigt worden und auch rausgekommen. Und ich weiß, Toren und ich, wir waren sowas von hyped und hatten so Bock drauf. Und dann haben sie aber überhaupt nicht abgeliefert, leider. Ja, habt ihr da Bock drauf? Wie seht ihr das? Ich überhaupt nicht. Für mich ist das Ganze über. Also, ich finde das witzig, aber mir fehlt einfach der ganze Rest drumherum. Ja. Weil ich muss. Also, schön und gut, dann kann ich meinen Kopf hin und her bewegen, aber ich will dann nicht mit einem scheiß Controller steuern. Ich will irgendwo. Also, wenn ich wirklich virtuelle Realität habe, dann möchte ich sie komplett haben. Dann möchte ich in einem Omni laufen. Weißt du? Ja, für alle, die nicht wissen, was das ist dieses Geschirr, wo man sich reinstellt mit den Rutscheschuhen, wo man quasi richtig laufen kann auf der Stelle. Richtig, genau. In jede Richtung. Quasi dann auch ein virtuelles Laufgerät, kann man ja fast sagen. Ja. Aber das werde ich mir nie in die Wohnung stellen. Ne? Also, das ist so behindert, ey. Aber das ist ganz interessant, weil, also ich kann nur sagen, probier es einmal aus, VR. Ich hab's ja schon mal ausprobiert. Auch mit Touch-Controllern und so? Ja, ja, aber das ist für mich, also klar, du bist irgendwann nach einer Zeit, bist du in diesem Ding drin, aber du hast gefühlt nach einer halben Stunde Nackenschmerzen, weil du den Kopf einfach hängen lässt. Ich komme damit, also das ist für mich auch nicht mehr dieses typische Game, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Game ist für mich immer noch eine Art Entspannung. Okay, und was würdest du sagen für Filme gucken? Würdest du das bevorzugen? Nee, finde ich ganz grausam. Finde ich, also aus Filme aus Ego-Perspektive, finde ich super behindert. Okay. Ich glaube aber, Timo meint gerade eher die große Leinwand, die man dann hat, weil du tauschst dann quasi eine Brille, in die ein Kino emuliert, gegen einen Fernseher, der bei dir zu Hause steht. Ja, also ich bin eher so der, ich meine das eher so, dass du so die Vogelperspektive bist, so, und du guckst dem Geschehen halt zu. Mhm. Also bist nicht direkt Ego. Was machst du mit Schnitten und so? Also. Ja, das muss man. Ja, ja, das ist ein bisschen weitergesponnen natürlich, ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Filme, Kino so wie es ist. Okay. Also alles bleibt so wie es ist. Nein, also klar, es wird sich irgendwie weiterentwickeln, definitiv. Aber es gibt jetzt ja schon diese ersten VR-Filme und aus Ego-Perspektive. Und Pornos. Das ist vielleicht mal witzig. Aber ganz ehrlich, ich will teilweise gar nicht sehen, wie es aus der Perspektive aussieht, weil es aus anderen Perspektiven einfach viel geiler ist. Ja, das ist interessant. Also, nimm dir jetzt mal zum Beispiel, es gibt einfach Szenen, die sind so beeindruckend, die bocken in Ego-Perspektive nicht. Guck dir, nehmen wir mal zum Beispiel eine der bekanntesten Szenen, Titanic. Wie er mit der Alten da vorne an der Schiffskante steht. Ja, dann drehst du dich um und guckst du geradeaus im Himmel. Ja. Anstatt dir das anzukommen. In Ego-Perspektive ist diese Szene einfach mega lächerlich. Du siehst irgendwie so eine dumme Bitch von hinten, hast Haare in der Fresse und guckst auf ein offenes Meer. Die Szene so geschnitten mit der Flugperspektive um das Schiff rum und den Schiffsraum ist viel spektakulärer als irgendwie eine nackten von der Hure in der Fresse zu haben. Ja, das meinte ich ja, dass du halt eine Vogelperspektive hast, wo du so ein bisschen geleitet bist. Also, dass du so durch die Gegend fliegst, aber trotzdem immer noch rumgucken kannst. Aber mich würde das so nerven, wenn ich irgendwas Wichtiges verpasse. Genau, genau. Und das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ey. Also hätte ich voll Schiss, dass ich richtig wenige, richtig wichtige Szenen verpasse. Es gibt ja zum Beispiel, also was ich ganz witzig finde, dafür ist VR überragend, sind irgendwelche Horrorspiele. Ja, Horrorspiele, ich bin nicht so der Horrorspiel-Fan. Gehört zusammen, das ist geil. Das ist witzig. So, und das kann man, das sind auch Spiele, das kann man mit dem Controller spielen, weil alles andere würdest du dich einkacken, wenn du da wirklich durchlaufen müsstest. Das würde nicht funktionieren. Mit dem Controller macht das Ganze noch quasi ein bisschen spielbar, weil es dann halt ein bisschen befremdend ist. Mhm. Aber alles andere, finde ich, macht es irgendwie... Also Counter-Strike mit VR ist für mich ja, keine das Ahnung. Geht ja auch nicht. Das ist unmöglich. Funktioniert nicht. Ja, ich denke, dass... Ja, viele Leute denken ja, VR würde normales Gaming ablösen. Nein, das ist ja was Neues. Das ist ein komplett ist anderes nur Medium. Eine Ergänzung. Und ja. Nicht, das soll man nicht denken, irgendwie sowas wie Division oder so, das spielt man trotzdem nicht in VR und Counter-Strike erst recht nicht. Genau. Das ist klar. Ne? Also es gibt aber viele Leute, die denken, ja, hier lass Counter-Strike in VR jetzt spielen oder was weiß ich, jedes normale andere Spiel. Man muss da andere Spielprinzipien schon finden. Ja, also ich glaube, dafür nützt das Spiel auch. Also ich glaube, es gibt ganz viele Spiele, wo VR richtig bockt. Ich habe zum Beispiel letztens erst ein Video gesehen auf YouTube, da hat sich einer da hat einer Star Wars Battlefront mit der VR gespielt. Okay. Und ist quasi dann halt mit dem X-Wing da rumgeflogen. Das sieht geil aus. Das sieht doch einfach witzig aus, quasi einfach mit dem... Also ich finde, VR funktioniert mit stationären Situationen. Ja, ja, wo man sitzt, genau. Nenn es mal so. Du sitzt in einem Formel-1-Auto. Geil. Mhm. Du sitzt in einem Jet drin. Geil. Funktioniert. Dann geht auch dieses Spielprinzip mit dem Controller wieder für mich auf. Sobald ich aber laufen muss, weißt du, dann funktioniert ja, das nicht mehr für mich. Da wird mir auch schlecht. Also ich habe es öfter ausprobiert, auch mit der aktuellen Generation und da wird mir immer noch schlecht von. Also ich habe auch immer noch die Motion Sickness bei alles, wo du in Ego-Perspektive bist und dann laufen musst mit dem Controller. Boah, ja. Ist nicht so meins. Okay, aber was ich noch als Frage habe, weil wir sitzen uns hier gerade ziemlich in dem VR-Thema fest, da kann man einen kompletten Podcast noch draus machen. Für mich die Frage... Seid ihr Singleplayer- oder eher Multiplayer-Spieler und hat sich das mit der Zeit verändert? Also ich habe als Kind definitiv fast nur Singleplayer gespielt, weil es halt auch noch keinen Online-Multiplayer gab. Ich habe auch nur Singleplayer. Dann ist es natürlich mit der Zeit gewechselt, weil dann irgendwann LAN-Partys dazu kamen, was ich aber auch nie wirklich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Spiele, die man auf LAN-Partys gespielt hat, durfte ich einfach nicht haben. Und gleichzeitig hatte ich einfach keinen PC. Wie gesagt, ich war der Konsolen-Dulli und deshalb hatte ich keinen PC, mit dem man auf eine LAN-Party gehen konnte. Und ja, ist so. Ich habe halt einfach schlichtweg dann so Premium einfach. Ja, ich hatte schlichtweg keine gehabt. Ist jetzt ein bisschen verloren, aber ich habe es auch, glaube ich, teilweise nachgeholt. Ist jetzt auch nicht so das Thema. Es geht eher so darum, hat sich das bei euch verändert, weil in den letzten 3-4 Jahren, sage ich mal, wo das so richtig mit Studium vorbei und Arbeiten etc. etc. Da habe ich die Singleplayer-Sachen, da nehme ich mir vor, diesen Weihnachten spielst du Tomb Raider durch. Und was habe ich gespielt? Keine Ahnung, 40 Stunden Division, weil ich das mit meinen Buddies zusammenspielen will. Das ist diese... Ich bin komplett von diesem Singleplayer auf Multiplayer gegangen. Also wenn wir Division spielen zum Beispiel, nur das Spiel, was wir jetzt gerade spielen, für die Leute, die gerade zugucken. Der Singleplayer, der interessiert mich einen Scheißdreck. Also wirklich einen Scheißdreck. Der mag ja gut sein, aber für mich ist das Gefühl, mit anderen zu spielen, und das ist mein Gaming-Erlebnis mittlerweile geworden. Und für mich ist das Gaming-Erlebnis nicht mehr irgendwie fremde Welten zu erkunden, sondern kompetitiv, es muss Gewinn dabei sein. Sonst spiele ich, deshalb liebe ich Counter-Strike und Rocket League. Sonst habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich was geschafft habe. Ich kann jetzt nicht mehr einfach entspannt irgendwas zocken. Ich muss das Gefühl haben, irgendwo zu gewinnen und andere Leute fertig gemacht zu haben. Also, bei mir ist das, also schwer zu sagen, also es ist eine gute Mischung aus beiden. Ich brauche eine gute Story und eigentlich braucht auch jedes Spiel Multiplayer für mich. Also es gibt ganz wenig Spiele, die ich mir aufgrund der Story geholt habe. So, da gehörte Halo damals dazu. Dann ist aber Halo ganz klar für mich einfach zum Multiplayer geworden. Das muss man einfach sagen. Ich habe mir quasi Halo 3 damals aufgrund der Story geholt, ja, und habe es dann eigentlich nur noch als Multiplayer gespielt. Genauso wie Halo 4, Halo ODST und Halo 5. Das sind einfach dann nur noch reine Multiplayer damals gewesen. Ja. Hab natürlich die Story mega hart gefeiert, weil die Story halt einfach immer noch überragend ist. Muss man einfach sagen. Hab aber den Großteil aller meiner Spiele eigentlich aufgrund des Multiplayers geholt, weil FIFA Multiplayer, dann damals natürlich GTA, als der Multiplayer rausgekommen ist, genauso. Ne? Genau, GTA Online. Aber ich brauche trotzdem immer irgendwie eine gute Story. Das heißt zum Beispiel Division, ich finde die Story überragend. Und ja, hab mir, und ich bin auch einer der wenigen Spieler, glaube ich, die sich jede scheiß einzelne Telefonübertragung, jeden scheiß einzelnes Berichtsheft oder sonst was angehört und durchgelesen hat. Okay. Ja, wie ist das bei dir, Timo? Ich liebe Singleplayer eigentlich schon sehr, muss ich schon sagen. Zum Beispiel Gears of War 4 habe ich ja mit so meinem Konsolenbündel hier bekommen zu der One. Ja. Und das habe ich jetzt vor kurzem mal installiert und das habe ich schon fast durch und ich fiebe da richtig mit. Obwohl das sehr viele Leute echt haten, das Spiel. Ich mag das richtig gerne. Das ist interessant. Und also Gears of War ich mein Lieblingsspiel Crysis, ne, das ist Singleplayer habe ich geliebt ohne Ende. Ja. Und dann später, als dann die Multiplayer-Varianten rauskamen, fand ich auch ganz geil, weil ich das mit Ton auch mal zusammen immer gezockt habe. Hat auch Spaß gemacht. Aber ja, da also hat mich der Singleplayer zum Beispiel mehr geflasht. Ja. Im Singleplayer bei Crysis ist man halt der Held und im Multiplayer sind halt alle gleich stark. Ne? Man fühlt sich dadurch halt nicht wie der Held. Ne? Das ist ein bisschen was anderes da. Das ist, finde ich, oft bei Ego-Shootern so, dass man bei Halo ja, ist man ja auch eigentlich der Held. Mhm. Und auf einmal sind alle gleich stark und es verliert sich so irgendwie das Halo-Gefühl dadurch, für mich wenigstens. Okay. Also es fühlt sich einfach nicht, der Singleplayer fühlt sich bei Halo komplett anders an als der Multiplayer. Und das ist bei Crysis das Gleiche. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Also, weil du fühlst dich einfach dann ganz viele Master Chiefs gibst. Du bist halt nicht mehr besonders. Genau. Du musst halt dann quasi durch Skill versuchen, der Master Chief zu werden, ne? Also ja. Ja, so wie in Counter-Strike. Ja, nee, das oder ist Rocket League. Richtig. Ja. Eine Bombe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, durch dieses eine Jahr, wo wir so viel Counter-Strike gespielt haben, bin ich komplett zum Multiplayer-Spieler geworden. Also Anfang 2015 haben wir zusammen angefangen, nur noch Counter-Strike zu spielen eigentlich. Und seitdem bin ich, also für mich gibt's, ich habe zwischenzeitlich Metal Gear angefangen, was ja quasi Singleplayer hoch 1000 ist. Und also ich habe es nicht durchgespielt bis jetzt, obwohl ich das Spiel liebe, den Singleplayer. Aber wenn ich meine Zeit, wenn ich online bin und ich sehe, dass ihr zum Beispiel online seid, dann will ich meine Zeit mit euch verbringen und nicht damit alleine irgendwo in der Story rumzuhängen. Und so hat sich bei mir Gaming komplett verändert. Ja. Oh, ich bin der Werb. Nice. Okay. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, was das für ein Spiel ist. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Open-World-Spielen. Ja, aber muss ich auch mit anderen Leuten zusammenspielen? Also ich muss mit Leuten zusammenspielen. Wenn ich nicht zusammenspielen kann, ist Gaming für mich, da gucke ich lieber Netflix, weil dann, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, obwohl ich das als Gamer, da bricht mir eigentlich so ein bisschen mein Gamerherz bei, wenn ich selber sowas sage, aber für mich ist der kompetitive und mit Freunden spielen, das ist mir wichtiger, als eine gute Story zu erleben. Ich bin auch only Multiplayer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich muss nur sagen, ich war ja zwischendurch jahrelang einfach nur Counter-Strike-Spieler. Also ich war kein Spieler, sondern ich war Counter-Strike-Spieler. Mhm. Jahrelang am Stück, habe ich nichts anderes gezockt. Und dieses ohne Multiplayer, oh Gott, ich kann da nicht drauf, also geht nicht. Also ich zocke an der Xbox nichts, was ich alleine spiele. Und wenn ich alleine spiele, spiele ich Multiplayer alleine gegen andere, die ich dann zermessen möchte. Und ich muss halt in dem Spiel auch gut sein, um daran irgendwie Spaß zu haben. Oder ich spiele mit meinen Freunden zusammen, so wie jetzt hier. Ne? Was halt noch geht, ist dann so eine Shooter-Kampagne wie Titanfall 2. Weil die kann ich easy... Das kann man mal so nebenbei mal ein bisschen durchzocken. Aber das ist halt für mich, trotzdem Titanfall 2 ist für mich ein Multiplayer und kein Singleplayer. Genau. Wenn ich weiß, dass die Story länger als 15 Stunden dauert, oder länger als 10 Stunden, sagen wir es mal so, dann wird es von mir eigentlich schon nicht mehr gespielt. Ja, wobei ich auch früher sowas gezockt habe wie Elder Scrolls. Die habe ich komplett durchgezockt. Ja, ich habe ja auch Oblivion, so wie Skyrim, Guild Wars Teile. Oder so, da, ne? Oh, ist ja, ist es ist Multiplayer, ja, es ist Multiplayer, genau. Knights of the Old Republic, Mass Effect, also das sind ja alles Pornotitel, ja. Und ich liebe diese Titel, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt sehe, es wird ein neues Mass Effect Andromeda rauskommen, dann denke ich mir so, schön für die Leute, die das mögen. Aber für mich persönlich ist es ist nichts mehr. Und es ist total schade, dass das so ist. Und wie sieht das aus, wenn ihr jetzt komplett in die Zukunft geht? Was glaubt ihr, wird sich da noch verändern in eurem Gaming-Stil? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, also ich würde jetzt momentan sagen, dass ich wirklich bis zum Sterbensbett auf jeden Fall noch irgendwie zocken werde. Mit der PSP 3000 im Krankenhaus liegt er da und der letzte Atemzug wird gespeichert. Also, ich kann es mir echt gut vorstellen, weil das Ding ist, man ist damit halt groß geworden. Es ist normal. Ja. Es ist nichts Besonderes. Es ist einfach wirklich komplett normal zu zocken. Ich glaube, dass aber auch viel vom eigentlichen Lebensstandard abhängt. Weil, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Ruhe in Frieden, unser Gaming-Buddy Sören. ne, also, ja. Muss man einfach sagen, der ist jobtechnisch so eingebunden, dass seine Konsole gerade viel Staub sammelt. Ja, weil, wenn das ist einfach so, wenn du nicht alleine lebst, sondern auch noch irgendwie eine Frau zu bespaßen hast, sagen wir es mal, ohne dass das negativ klingen soll, aber ne, ihr wisst, was ich meine, ja. Dann ist die Zeit sehr begrenzt, in der man zocken kann. Und selbst wenn man das mit seinen Freunden machen will, das ist, man muss einfach Abstriche machen, das geht nicht mehr. So doll man zocken und gewinnen und anderen Leuten auf die Fresse hauen liebt, wenn man noch Sport macht und noch eine Freundin irgendwo rumhängen hat, dann wird ja, zocken auf halt einmal. Ganz klar Priorität irgendwo gesetzt, rumhängen, ne? Na, also ja, deswegen zocke ich jetzt so, leider so selten, aber wenn, dann muss das auch mit echten Menschen sein. Ja, das ist das, die Zeit, die man hat, die will ich effektiv und spaßig verbringen. Die will ich nicht alleine irgendwo in Fallout rumhängen und den 89.000. Ghoul. Ja, ich muss verbringen. Auch sagen, irgendwie für sowas muss man sich auch so auf ein Spiel einlassen. Und genau. Ich versuche es, aber ich schaffe es nicht mehr. Also würde ich mir jetzt irgendwie, ich habe früher Assassin's Creed zum Beispiel geliebt. Oh, stimmt, Assassin's Creed, komplett vergessen, ja. Ne, dann habe ich es nochmal irgendwie vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren probiert. Oh, mal wieder Assassin's Creed, war so geil früher und heute mache ich das an und denke mir, boah, ist das lame. Ja. Ich kann mich nicht mehr darauf einlassen, also mich interessiert es einfach irgendwie nicht mehr, was darin so richtig passiert, habe dafür halt keine Emotionen, auch für die Story nicht. Ich muss einfach immer anderen Leuten beweisen, dass ich besser in ein Spiel bin oder einfach Spaß mit Freunden. Das geht halt auch noch. Ja, genau, die beiden Varianten. Also so ein Wildlands will ich auf jeden Fall auch spielen. Aber es ist ein Koop. Es muss mindestens Koop sein, sagen wir es mal so. Okay, wir haben verkackt. Warum das denn? Weil ich schon das 5. Mal hintereinander gestorben bin. Ja, so ist das. Aber ihr glaubt, wenn eure Enkelkinder oder Kinder oder wann auch immer das in der Zukunft sein werden, ihr werdet die trotzdem zum ja, also Zocken ich erziehen. Finde das, ich finde es auch mega wichtig, irgendwie da dran zu bleiben und nicht halt wie die eigenen Eltern so komplett ein Brett vorm Kopf zu haben. Wenn das Spiel irgendwie mit der krankesten Scheiße nach Hause kommt, möchte ich vor dem Kind wissen, was die krankeste aktuelle Scheiße ist. Ja, schon durch. Ja, und sagen, ja, hier, du kleiner Pisser. Jetzt kriegst man ja einen richtigen kranken Titel und dann schläft das Kind nicht mehr und macht das auch nie wieder. Was also, so ein Schockerlebnis hat. Ich glaube aber, dass sich das so entwickeln wird, dass wir nicht generationsübergreifend zusammenspielen werden. Meinst du? Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube nicht, dass wir wirklich irgendwann mit unseren Kindern zusammenspielen werden. Das glaube ich nicht. Okay. Also ich glaube, dass... Weißt, sogar mein Vater hat mit mir schon zusammen Fußball, also FIFA gespielt. 98. Okay. Also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es mega feiern, wenn ich mit den anderen noch zusammen spielen kann, weil... Ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Hobby werden. Das kannst du sehr gut haben. Aber ich glaube, dass irgendwie es funktionieren wird, dass die Spielehersteller da irgendwie was Neues erfinden, was uns nicht interessiert, was quasi für uns, keine Ahnung, zu neu ist oder was auch immer. Also, ich glaube, irgendwas kann da kommen, wo wir dann wirklich zu alt für werden. Okay. Ja, finde ich interessant. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also, ich glaube nicht, dass wir immer irgendwie spielen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist halt, ob wir alt auch immer zusammenspielen werden. Also, generationsübergreifend, meine ich. Ja, aber ich weiß nicht, warum nicht. Also, es gibt ja auch Spiele, die... Ich sag mal so, wenn dein Kind irgendwie 8 ist, dann verstehe ich das. Aber wenn das irgendwie 12, 13 ist, dann gibt es ja auch Spiele, die... Zum Beispiel sowas wie Rocket League. Da spielen 10-Jährige und Rocket League spielen 40-Jährige. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber da haben wir auch genau das Problem, wie oft ich einfach dann diese kleinen scheiß 10-Jährigen verprügeln möchte. Ne? Und das wird halt, je älter ich werde, immer gefährlicher. Ne? Also, wenn ich dann, keine Ahnung, gegen so ein scheiß behindertes kleines Drecksblag, was gerade 8 geworden ist, 8-2 verliere und dann eine scheiß Nachricht kriege mit "You fucking noob", wo ich mir denke, du scheiß Hurensohn, weißt du, das macht mich so wütend. Und wenn ich dann irgendwann überlege, wenn ich dann 40 bin und ich werde von einem scheiß 13-Jährigen abgezogen, oh mein Gott, ich möchte, wenn ich dann in der Lage bin, seine Adresse rauszukriegen, ne? Oh mein Gott, Digga, ich möchte nicht wissen, was da, also irgendjemand, also wenn einer von der Regierung oder zuhört, bitte schiebt da irgendwie eine Regel vor, dass ich nicht gegen 13-Jährige spiele, wenn ich 40 bin. So zur allgemeinen Sicherheit, weil ich glaube, das kann richtig daneben gehen. Also mich regt das ja jetzt schon auf, wenn ich gegen einen 18-Jährigen verliere, weißt du, das hört sich schon so krass an, aber das macht mich schon wütend. Ne? Ja. Aber wir werden auf jeden Fall die Generation sein, die, selbst wenn sie sehr alt ist, immer noch sehr viel zocken wird, glaube ich. Ja, da wird sich nichts ändern. Weil wir damit aufgewachsen sind. Ne? Ja. Das ist unsere Generation. Das glaube ich auch. Okay. Also ich wäre geschockt, wenn es nicht so wäre. Habt ihr noch was zu Gaming? Weil ich glaube, so, wir haben alles abgefrühstückt, was irgendwie mit Gaming zu tun hat erstmal. Was ist das gammeligste Game, was ihr jemals angezockt habt? Stimmt, das können wir noch sagen. Das Beste und das gammeligste. Gammeligste? Das ist eine interessante Frage. Das gammeligste? Oh Gott, ich möchte irgendwie ein Dissen damit. Was ich noch vergessen habe, was ich noch reinhauen muss, wo ihr auch sagt, was ihr 100% gespielt habt, Worms. Ja habe ich aber sehr gespielt. Wenig. Sehr wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem... Wisst ihr, wo ich das zuerst gespielt habe, Worms? Jetzt kommt's. Auf mein Nokia N95. Zum allerersten Mal Worms gespielt. Apropos Handy-Games, Digga, was ist eigentlich mit Snape? Stimmt, alter Snake. Oh, das, ohne Witz, das da muss ich echt überlegen, ob ich diese Konsole zuerst gespielt habe oder Snake, weiß ich gerade gar nicht. Also ich glaube, ich würde fast sagen, dass ich als erstes Snake-Games gespielt habe. Snake kam erst später. Snake ja, auch. Snake kam viel später. Ja, Handy, das, du hattest doch ein Handy, nicht ein Handy schon mit 6 oder so. Warte mal, gab's da noch kein Handy? Nein. Es ist doch, so Nokia doch, 3310. Moment mal, pass auf. Ich weiß, ich bin. Ich gucke jetzt mal, dritten, Nokia raus. In der dritten Klasse bin ich nach Timmendorf gezogen. Und ich weiß, dass mein Vater sich damals dann Sony Ericsson dieses Walkman-Handy gekauft hat. Da waren MP3s, da konntest du MP3s draufpacken. Ja. Sony Ericsson W800i. Richtig. Dieses scheiß orangene, cremefarbene Ding. Und davor gab es weit, weit schon lange irgendein Nokia 6610 oder was auch immer, wo Snake 3310, drauf war. 3310 war mit Snake und es kam 2000 raus. What the fuck? Das kann ja nicht sein. Ja. Das kann ja nicht sein dann. Ja. Okay, krass. Dann habe ich das doch nicht als erstes gespielt. Ohne, ich hätte Geld darauf verwettet, dass Snake vor dem Sony Ericsson war. Ah, krass, Ja, es war auch vor den Sony Ericsson. So, Snake, klar, das W800i kam viel später. Guck mal bitte, wann das W800i rauskam. Junge, das... Das muss... Das war also 10. Klasse. 2005 kam das raus. Moment, ja, und das Nokia 3310 kam 2000 raus mit Snake. Ja, das war schon später. Das 3310i hatte Snake 2. Ja. Dann habe ich ja gerade mega den Brainfuck. Auf jeden Fall gab mir nichts das Game, ne? Snake? Nee, Snake war nice. Snake kennt ihr diese, wie nennen sich diese Games, wo du so rumläufst und dann immer irgendwelche Peoples ansprechen musst und irgendwelche Rätsel lösen musst und so? Ja, Point and Click 2D. Nennt man das. Wie nennt sich sowas? Point and Click Adventures. Genau. Ja, das war damals da, so eine typische Peterson-Fenders-Scheiße. Da bist du so ein Alien gewesen, so ein komischer. Ach, von diesen Dingern gibt es eine Trillion Stücke. Ja, ja, genau. Und das ist das gammeligste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Boah, was fand ich da scheiße damals als kleines Kind. Also ich weiß nicht, mein gammeligstes Spiel ist, glaube ich, Gears of War. Das ist einfach, das ist einfach ein Drecksspiel. Ja, ich finde das voll mies, weil wir hatten voll viel Spaß damit, wie wir uns bepisst haben, wenn der immer Dom. Ja, also das... Das sind so die Kevins, die beiden, ey. Das ist einfach nur Premium gewesen. Zusammen. Ja, aber diese beiden Spiele, also die wir haben ja die ersten drei Spiele, haben wir komplett ja gespielt. Wir dürfen eine Meinung haben dazu. Und die sind einfach scheiße gewesen. Aber haben mega Spaß gemacht. Ja, aber nur, weil wir uns da mit Spaß gemacht haben. Also, weil wir das Spiel halt die ganze Zeit verarscht haben. Deshalb war es lustig. Boah, schlechtestes Spiel. Das ist richtig schwierig. Ja, das ist echt schwer. Also, mein größtes Hassspiel, ich weiß nicht mehr leider, wie es heißt. Auf jeden Fall warst du ein scheiß Zeitungsbote auf ein Fahrrad. Und Paperboy. Und musstest dann während der Fahrt immer diese scheiß Zeitungen in die Briefkästen schmeißen. Ja, ja, Paperboy heißt das. Genau, und musstest dann halt irgendwie von Schlaglöchern, Hunden und was auch immer ausweichen. Oh ja, es ist auch so, das ist so eine Hure von einem Spiel auch. Richtig, und gefühlt ist man immer nur vier Häuser weit gekommen und dann ist irgendjemand dir vor das scheiß Fahrrad gerannt. Ja, musst mal gucken, ob du das heute noch gespielt kriegst. Das ist auf jeden Fall eins meiner größten Hassspiele überhaupt. Aber beste und schlechteste Spiel ist schwierig. Entschuldigung, ja, sag du. Ich habe nur ein richtiges Hassspiel noch. Das ist ein Lernspiel. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber ich habe nur Hass gegen das Spiel, weil meine Mutter hat es mir nicht erlaubt, PC zu spielen, wenn ich nicht vorher eine halbe Stunde dieses Lernspiel gespielt habe, dann durfte ich eine halbe Stunde PC spielen. Kenne ich. Deswegen habe ich so einen Hass auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist irgend so ein scheiß Lernspiel mit Grammatiken und so ein Kack. Ja, ich habe auch... Ich kann mich daran erinnern, dass du das echt machen musstest. Von Cornelsen hatte ich auch so richtig viele. Ja, das genau, das war so. Junge, stimmt. Da hast du mir richtig genervt, die Leertaste so penetriert, damit du da durch... Oh, so eine stimmt. Kacke, ey. Ja. Sonst, ich weiß nicht, ich habe schon so viele schlechte Spiele gespielt. Ja, das ist, also die Liste an schlechten Spielen ist echt so unglaublich lang, die kriege ich gar nicht alle aufgezählt. Aber habt ihr schon mal so einen richtigen Fehleinkauf gemacht? Ja, auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Ghost Recon Advanced Warfighter 1 habe ich mir damals gekauft. Fehlkauf des Jahrtausends habe ich auch am selben Tag noch wieder zurückgegeben. Weil es einfach nur schlecht war. Also ich glaube, ich habe bisher alle Spiele, die ich mir irgendwo gekauft habe, wirklich durchgesuchtet. Ich glaube, es war nirgendwo irgendwie ein Spiel dabei, was ich mir wirklich gekauft habe. Ja, ich dachte, aber man hat ja auch dann den Ehrgeiz, ne, dass man, du hast dir das Spiel gekauft, du kannst gar nicht, man kann sich den Fehler selbst meist nicht eingestehen, dass man so verkackt hat bei der Wahl des Spiels, für das man 50, 60 Euro oder Mark ausgegeben hat. Obwohl doch, ein Spiel weiß ich, Star Wars The Old Republic, das fand ich nicht ganz so geil. The Old Republic? Das also den, nee, das den ist das MMO, ne? Meinst du, oder was? Ja. Oh, okay, ja, da kann ich nichts zu sagen. Das weiß ich nicht. WoW. So, WoW ist eins meiner meistgehassten Spiele. Ja, auf jeden Fall. WoW finde ich richtig scheiße. Ja. Habe ich schon immer die ganze Zeit gehatet. Habe ich zweimal versucht zu spielen. Diesen Test scheiße. Fand ich immer behindert. Habe ich nie verstanden, warum es so gehypt ist. Also ich finde, da muss man aber einen Unterschied zwischen machen. Also das typische WoW-Rollencharakterspiel fand ich auch immer kacke. Was ich richtig hart gesuchtet habe, war das, wie heißt das taktische hier mit Frozen Throne und... Warcraft, das ist ja was anderes. Ich rede von WoW. Nein, Warcraft 2 ist Premium as fuck, gerade auf LAN-Partys, war es mega geil. Richtig, ja. Das hat ja auch quasi die ganze Dota-Welle erfunden mit den Mods. Richtig, ja. Aber... Nee, ich rede von WoW, von den Rollenspielen. Oh, ist das ein Kackspiel. Ich verstehe den Hype da auch nicht hinter. Es gab kostenlose MMOs, die zehnmal so gut waren. Ja. Und dann spielen die Leute, geben jeden Monat 10 Euro aus und dann... Ich hatte so Leute, die haben sich noch Gold zu Weihnachten von ihren Eltern gewünscht. Ach du Scheiße. Oh, das ist, ja, wirklich, ey, so bitter. Nur wegen einzelnen Kackspiel, wegen irgendwelchen Tierrüstungen. Ich habe das nie verstanden, ey. Nie. Ist halt auch einfach schlichtweg ein Drecksgame. Kann man nicht anders sagen. Junge, aber du hatest sowas mit mir selber praktiziert, ey. Ja, aber ich habe das nie gekauft. Ich habe Silk Road, aber Silk Road ist ja kostenlos. Ja. Ja, aber wir haben trotzdem jeden Monat Geld, damit wir reinkommen. Wow. Mega verkackt, Junge, mega verkackt. Du das war ein Spiel. Kostenlos, Junge, und wir kamen nicht rein, weil die Server überlassen waren. Dann musstest du Gold kaufen, damit du sofort reinkamst. Ne? Das hat auch 10 Euro im Monat gekostet. Oh Mann, und dann haben wir auch noch einen Bot bezahlt, oder nicht? Jetzt kommt alles raus. Damit man das Spiel selber nicht spielen muss, haben wir einen Bot gekauft, damit der einfach das spielt. Der hat auch nochmal einen Fünfer gekostet pro Monat. Wow. Also wirklich wow. Team, ey. Junge, wir haben so Geld rausgeschmissen, Junge. Mein ganzes Azubi-Gehalt ging da rauf, ey. Team ist original in der Nacht fünfmal aufgestanden, um zu gucken, ob der Bot noch an ist. Am Ausrasten ist. Ob du mich angepöbelt hast in der Nacht, als ich das Licht angemacht habe, zu gucken, ob der Bot noch läuft. Oh. Ey, ihr habt Geld dafür ausgegeben, da muss man auch gucken, ob der Bot läuft. Oh Mann, ich glaube, das musst du nochmal in Ruhe erklären irgendwann. Wow. Ja, krass, ey. Ja, da können wir ja nochmal so ein MMO oder Fehlkäufe im Gaming machen, das können wir auch nochmal. Das ist heftig, ey. Story, ey. Ja, nee, das schneiden wir raus. Nee, so doll nicht. Schneid das raus. ja, also wir haben jetzt schon ziemlich viel über das Gaming. Ich glaube, jetzt wiederholen wir uns nur noch. Der Rest wäre gut für andere. Ist unmöglich, sich zu wiederholen, aber gut, das Thema ist auch zu lang. Ja, habt ihr noch halt einfach was ein geiles Thema, was man halt einfach sagen ja, kann. Ja, eigentlich können wir eigentlich auch nochmal so ein Gaming Nummer 2 machen. Ach, da kann man Jahre drüber reden. Also ja. Du kannst es ja so aufsplitten. Ich meine, Rocket Beans hat geschafft, fünf Teile über die Xbox 1 zu machen, die jeweils 3 Stunden gehen. Also man das kann stimmt, ultra lange über Gaming reden. Aber, also ich finde, da ist auf jeden Fall sehr viel interessant. Wir haben viel über Gaming geredet und gleichzeitig aber auch viel, wie wir uns selber als Person verändert haben in der Zeit. Das ist auch sehr interessant, wie krass man da merkt, was es da für Unterschiede gibt. Vor allem mit diesem Single-Multiplayer-Tausch, wie sich das verändert hat. Das finde ich am interessantesten eigentlich, weil das spiegelt, glaube ich, am meisten wider, wie man irgendwann erwachsen wird und einfach nicht mehr so viel Zeit hat dafür, obwohl man viel mehr Zeit damit verbringen möchte und dann immer versucht, das Effizienteste aus der Zeit zu machen. Außer man ist da. Außer Hartz IV. Dam, dam, dam. Ja, nee, aber also ich würde auch gerne noch so viel darüber reden, aber ich glaube, da machen wir lieber noch einen zweiten draus. Das ist, Wir können gerne jede Woche drüber reden. Ja, jede Woche eine Stunde Gaming-Podcast und dann noch einen anderen. Aber ja, Daniel, hast du noch was zum Thema Gaming, was du jetzt unbedingt loswerden möchtest? Ich überlege gerade. Sag nein, ich will jetzt schlafen. Also, sag mal so, vom Grundprinzip. Sonst lief ich jetzt einfach. Also vom Grundprinzip freue ich mich einfach auf alles, was noch kommt. Ne? Also, ich freue mich ja auf das ganze VR-Ding, muss ich einfach sagen. Toren, was sagst du? Ja, ich habe so viele Spiele zum Spielen und bin komplett überfordert und möchte nicht noch mehr Spiele kaufen. Okay, also ich würde auf jeden Fall sagen, For Honor und Wildlands wird noch gekauft. For Honor wird einfach instant nicht gekauft. Viel mich alle Hass dafür. So ein Dreckspiel. Nein, das beste Spiel der Welt. Timo, ich find's geil. Hast du noch was? Ja, ich zocke nur, damit ich noch drin bleibe, falls mal irgendwann nochmal Crysis rauskommt. Wie einfach abhängig nach Crysis ist. Crysis ist ein Crystal Meth. Junge, ist so. Oh mein Gott. Spiel könnte noch Crysis ist mein Crystal Meth. Das lässt dir tätowieren. Das ist wie Asphalt ist mein Leben. Das kannst du locker genauso machen. Asphalt ist mein Leben. Das kannst du direkt daneben tätowieren. Oh mein Gott, bei Tobi steht halt wirklich so: Asphalt ist mein Leben. Und Crysis. Torons Arme sind viel zu dick zum Zocken, das geht gar nicht. Oh, nice. Okay, aber ich bedanke mich bis hierhin erstmal für dieses doch sehr interessante Folge über das Gaming. Ich glaube, da kommen locker nochmal ein oder zwei mehr. Bis hierhin danke, die alle noch zugehört haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst einen Kommi da, ein Like. Grüßt mir Bibis Beauty Palace. Und wenn euch nicht gefallen hat, dann fickt euch, ihr Hurensöhne. Und Hashtag GamerLife. Hashtag GamerLife. Ich würde sagen, wir winken jetzt einfach nochmal alle oder salutieren in die Kamera. Und vielen Dank, Torin, Daniel, Timo. War nett mit euch. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss, sagt Tschüss. Los, sagt Tschüss. Tschüss. Haut rein. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut? Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh! Oh.